Auf einer faszinierenden Reise der Selbsterkenntnis und der persönlichen Transformation sind wir eingeladen, die tiefe und oft geheimnisvolle Beziehung zwischen zwei grundlegenden Aspekten unserer Existenz zu erkunden, dem materiellen und dem spirituellen Geist. Diese Erkundung dringt in das Herz dessen ein, wie wir unsere Realität wahrnehmen und erschaffen, und enthüllt, wie jeder Gedanke, jede Handlung eine Note in der Symphonie unserer Existenz ist. Uns wird ein Spiegel vorgehalten, der die Dualität unserer Natur reflektiert und unsere Wahrnehmung der Macht der Gedanken und des Einflusses unserer Überzeugungen auf die greifbare Realität herausfordert. Es wird uns gezeigt, wie unser Geist, der oft in den Turbulenzen des Alltags gefangen ist, auf höhere, positivere Energieströme ausgerichtet werden kann. Es führt uns auf einen Weg, auf dem Authentizität und echte Liebe die Säulen der Beziehung zu sich selbst und anderen sind. Es zeigt, dass wahre Verbindungen und Erfolg im Leben nicht nur durch Blutsbande oder materielle Errungenschaften definiert werden, sondern durch eine tiefere Affinität der Gedanken und des Geistes. Dieser Ansatz fordert uns heraus, hinter den Schleier unserer täglichen Routine zu schauen und lädt uns ein, unsere Überzeugungen und Handlungen zu hinterfragen. Er ermutigt uns, ein bewussteres und achtsameres Leben zu führen, in dem Gleichgewicht und Harmonie zwischen unseren materiellen und spirituellen Facetten der Schlüssel zu einem erfüllteren und zufriedeneren Leben sind. Die zwei Seiten deines Geistes. Prentice Mulford. Jeder Mensch hat ein höheres Selbst und ein niederes Selbst, ein geistiges Selbst, das seit Jahrhunderten wächst, und ein körperliches Selbst, das nur eine Sache von gestern darstellt. Das höhere Selbst ist voll von Ideen, Anregungen und Bestrebungen, die es von der höchsten Macht empfängt. Das niedere oder tierische Selbst hingegen hält all dies für wild und visionär. Das höhere Selbst plädiert für größere Möglichkeiten und Macht für uns, als Männer und Frauen heute besitzen und genießen. Das niedere Selbst sagt, dass wir nur so leben und existieren können, wie Männer und Frauen vor uns gelebt und existiert haben. Das höhere Selbst sehnt sich nach Freiheit von den Einschränkungen, Schmerzen und Behinderungen des Körpers. Das niedere Selbst sagt, dass wir für sie geboren wurden, dass wir für Krankheiten prädisponiert sind, dass wir geboren wurden, um zu leiden und leiden müssen, wie so viele Menschen vor uns gelebt haben. Das höhere Selbst will seinen eigenen Maßstab für richtig und falsch. Das niedere Selbst sagt, dass wir einen Standard akzeptieren müssen, den andere für uns geschaffen haben, basierend auf Meinungen, Überzeugungen und allgemeinen, tief verwurzelten Vorurteilen. Sei dir selbst treu, ist ein oft wiederholtes Sprichwort, aber sowohl für das höhere Selbst als auch für das niedere Selbst. Sie haben zwei Seelen, die körperliche und die geistige. Der Geist ist eine Kraft und ein Geheimnis. Alles, was wir von ihm wissen oder wissen können, ist, dass er existiert und dass er immer arbeitet und alle Ergebnisse hervorbringt, in den physischen Dingen, die mit den physischen Sinnen gesehen werden, und auch in vielen anderen, die unsichtbar sind. Was man von irgendeinem Objekt sieht, sei es ein Baum, ein Tier oder ein Stein, der Mensch stellt nur einen Teil dieses Baumes, Tieres, Steines oder Menschen dar. Es gibt eine Kraft, die diese Objekte eine Zeit lang so zusammenhält, wie ihr sie seht. Diese Kraft wirkt immer auf sie ein und bringt die Blume mehr oder weniger stark zur vollen Reife. Wenn diese Kraft aufhört, auf die Blume oder den Baum einzuwirken, findet das statt, was wir Zersetzung nennen. Die Form der organisierten Materie ändert sich ständig. Ein Tier, eine Pflanze oder ein Mensch hat in diesem Monat oder in diesem Jahr nicht die gleiche physische Form wie im nächsten Monat oder im nächsten Jahr. Wir nennen diese ständig wirkende und sich ständig verändernde Kraft, die hinter allen Formen der Materie steht und sie in gewissem Sinne erschafft, Geist. Das Sehen, Denken und Urteilen über das Leben und die Dinge im Wissen um diese Kraft bringt das hervor, was man geistigen Verstand nennt. Durch Wissen haben wir die wunderbare Macht, diese Kraft zu nutzen oder zu lenken. Dies geschieht, wenn wir sie erkennen und wissen, dass sie existiert und dass sie uns Gesundheit, Glück und ewigen Seelenfrieden bringen kann. So wie wir aus dieser Kraft bestehen, ziehen wir immer mehr von ihr in uns hinein und machen eine größere Präsenz dieser Kraft zu einem Teil unseres Wesens. Mehr und mehr Wissen muss kommen. Am Anfang, in unserem physischen Dasein, lassen wir sie blind wirken. Dann befinden wir uns in Unwissenheit über diesen Zustand, der als materieller Geist bekannt ist. Aber wenn der Geist durch das Wachstum oder die Zunahme dieser Kraft mehr und mehr erwacht, stellt sich die Frage, warum gibt es so viel Schmerz, Kummer und Enttäuschung im physischen Leben? Warum scheinen wir geboren zu sein, um zu leiden und zu vergehen? Diese Frage ist der erste erwachende Schrei des spirituellen Geistes und eine ernsthafte Frage oder Forderung nach Wissen, die zu gegebener Zeit beantwortet werden muss. Der materielle Verstand ist ein Teil von dir, der vom Körper vereinnahmt und erzogen wurde. Es ist so, als ob man einem Kind beibringt, dass die Räder eines Dampfschiffes das Schiff in Bewegung setzen, ihm aber nichts von dem Dampf erzählt, der die eigentliche Kraft verleiht. Dann wird das Kind in dieser Unwissenheit erzogen. Wenn sich die Räder nicht mehr bewegen, würde es nicht mehr nach der Ursache suchen, sondern versuchen herauszufinden, wo man sie reparieren kann. Auf die gleiche Weise verlassen sich heute viele ausschließlich auf die Reparatur des physischen Körpers, um seine gesunde und kräftige Bewegung zu gewährleisten, und denken nicht im Traum daran, dass die Unvollkommenheit in der wahren Antriebskraft, dem Geist, liegt. Der körperliche oder materielle Verstand sieht, denkt und urteilt ausschließlich vom materiellen oder physischen Gesichtspunkt aus. Er sieht in seinem eigenen Körper, was in dir ist. Der spirituelle Verstand sieht den Körper als ein Instrument für den Verstand oder das wahre Selbst, das er im Umgang mit materiellen Dingen benutzt. Der materielle Geist sieht im Tod des Körpers das Ende von allem, was in dir ist. Der spirituelle Verstand sieht im Tod des Körpers nur den Fall des Geistes eines abgenutzten Instruments, weiß aber, dass er weiterhin existiert, nur unsichtbar für das physische Auge. Der materielle Verstand, der deine physische Kraft als vollständig aus deinen Muskeln und Sehnen und nicht aus einer Quelle außerhalb deines Körpers stammend betrachtet, sieht diese Überzeugungskraft, wie er sie mit der Zunge oder der Feder haben könnte. Sie ist die einzige Kraft, die sie haben, um mit Menschen umzugehen und Ergebnisse zu erzielen. Der geistige Verstand wird schließlich erkennen, dass seine Gedanken die Menschen beeinflussen, für oder gegen seine Interessen, auch wenn ihre Körper tausende von Kilometern entfernt sein mögen. Der materielle Geist betrachtet seine Gedanken nicht als ein Element, das so real ist wie Luft oder Wasser. Der spirituelle Geist weiß, dass jeder seiner tausend geheimen täglichen Gedanken reale Dinge sind, die in den Köpfen der Menschen wirken, zu denen sie gesandt werden. Der spirituelle Geist weiß, dass die Materie oder das Materielle nur ein Ausdruck des Geistes ist, der Kraft, die diese Materie immer wieder verändert, in Übereinstimmung mit dem Geist, der sich in der Form, die wir Materie nennen, verwirklicht oder veräußerlicht. Wenn also der Gedanke an Gesundheit, Kraft und Genesung ständig im Geist gehalten wird, wird sich ein solcher Gedanke an Gesundheit, Kraft und Verjüngung im Körper selbst ausdrücken. Das führt dazu, dass die Reife nie aufhört, die Vitalität nie endet und die Schärfe aller körperlichen Sinne ständig zunimmt. Der materielle Verstand betrachtet die Materie oder das, was er mit unseren physischen Sinnen wahrnimmt, als den Großteil von allem, was existiert. Der geistige Verstand betrachtet die Materie als den gröbsten und grobsten Ausdruck des Geistes und als den kleinsten Teil dessen, was wirklich existiert. Der materielle Verstand ist traurig bei der Betrachtung des Verfalls. Der geistige Verstand misst dem Verfall wenig Bedeutung bei, denn er weiß, dass der Geist oder die treibende Kraft aller Dinge nur damit beschäftigt ist, den toten Körper oder den verfaulten Baum zu verkleinern. Er weiß, dass er sie wie zuvor wiederherstellen wird, vorübergehend in einer anderen, neuen physischen Form von Leben und Schönheit. Der Geist des Körpers denkt, dass seine physischen Sinne des Sehens, Hörens und Fühlens alle Sinne sind, die er besitzt. Der höhere Verstand oder der Verstand des Geistes weiß, dass er noch andere Sinne besitzt, die denen des physischen Sehens und Hörens ähnlich sind, die aber mächtiger und weitreichender sind. Der Verstand des Körpers wurde auf verschiedene Weise als materieller Verstand, sterblicher Verstand und fleischlicher Verstand bezeichnet. Sie alle beziehen sich auf ein und denselben Verstand oder mit anderen Worten, auf den Teil deines wirklichen Verstandes, der durch den Körper in die Irre geführt wurde. Wenn sie mit Menschen geboren und aufgewachsen sind, die glaubten, die Erde sei eine flache Oberfläche und drehe sich nicht um die Sonne, dann würden sie in den ersten Jahren ihres physischen Wachstums genauso denken wie sie, auf genau dieselbe Weise. In euren ersten Lebensjahren nehmt ihr das Denken und den Glauben derer auf, die euch am nächsten stehen, die denken, dass der Körper alles ist, was es für sie gibt, und die alles nach seiner physischen Interpretation beurteilen. Für sie ist dies die Folge ihres materiellen Verstandes. Der materielle Verstand sieht in der gesamten menschlichen Organisation das, was ihm als Tiefe, Auflösung und Verfall erscheint. Er ignoriert die Tatsache, dass das wahre intelligente Wesen nur eine alte, abgenutzte Hülle in diesen Tod geworfen hat. Er denkt, dass Verfall und Tod das Letzte der Menschheit sind. Aus diesem Grund kann er nicht umhin, die ganze Verzagtheit, die Traurigkeit zu empfinden, die aus einem solchen Irrtum folgt und die heute einen Großteil des menschlichen Lebens durchdringt. Eine der Folgen dieser aus der Hoffnungslosigkeit geborenen Melancholie ist ein rücksichtsloser Geist, der ohne Rücksicht auf Recht und Gerechtigkeit alle möglichen Befriedigungen und Vergnügungen erlangen will, solange der gegenwärtige Körper lebt. Das ist ein großer Fehler, denn jedes auf diese Weise erlangte Vergnügen kann nicht von Dauer sein und bringt hundertfaches Elend und Enttäuschung. Der spirituelle Geist lehrt, dass Vergnügen das große Ziel des Daseins ist. Aber er zeigt andere Wege und Mittel auf, um dauerhaftes Glück zu erlangen als die, die aus der Lehre des materiellen Geistes stammen. Der spirituelle Verstand oder der Verstand, der für die höheren und neuen Kräfte des Lebens offen ist, lehrt, dass es ein Gesetz gibt, das die Ausübung jedes physischen Sinnes regelt. Wenn wir dieses Gesetz lernen und befolgen, sind unsere Befriedigungen und Besitztümer keine Quellen größeren Schmerzes als des Glücks, wie es bei so vielen Menschen der Fall ist. Der spirituelle Verstand kann als eine klarere geistige Vision der Dinge und Kräfte verstanden werden, die sowohl in uns als auch im Universum existieren und von denen die Rasse größtenteils in völliger Unwissenheit war. Jetzt haben wir nur einen flüchtigen Blick auf diese Kräfte, und einige sind relativ klarer als andere, aber es wurde genug demonstriert, um einige davon zu überzeugen, dass die wirklichen und existierenden Ursachen der Krankheiten, Schmerzen und Enttäuschungen der Menschheit in der Vergangenheit überhaupt nicht gesehen wurden. Mit anderen Worten, die Rasse war wie Kinder, die glauben, dass der Müller im Inneren die Arme der Mühle drehte, weil jemand es ihnen sagte. Auf diese Weise würden sie weiterhin ignorieren, dass der Wind die treibende Kraft ist. Diese Illustration ist keineswegs ein übertriebenes Bild dieser Unwissenheit, die die Vorstellung ablehnt, dass das Denken ein Element ist, das uns umgibt und so reichlich vorhanden ist wie die Luft. Es ist etwas, das, blind gelenkt von Individuen und Massen von Individuen, im Bereich des materiellen Verstandes oder der Unwissenheit, die Arme der Mühle dreht, manchmal in eine Richtung, manchmal in eine andere, manchmal mit guten und manchmal mit schlechten Resultaten. Ein Anzug repräsentiert nicht den Körper, der ihn trägt. Der materielle Verstand denkt jedoch weitgehend auf diese Weise. Er weiß nicht, dass es so etwas wie Kleidung für den Geist gibt, aber er weiß auch nicht, dass der Körper und der Geist zwei verschiedene Dinge sind. Er meint, das Kleid, der Körper, sei alles, was der Mann oder die Frau hat. Wenn der Mann oder die Frau aufgrund von Schwäche zerfällt, sieht er oder sie nur das Kleid, das verloren gegangen ist, und alle seine oder ihre Bemühungen, den Mann oder die Frau zu stärken, konzentrieren sich auf dieses Kleid, anstatt sich auf die Stärkung der Kraft im Inneren zu konzentrieren, die das Kleid gemacht hat. Wahrscheinlich sind keine zwei Individuen genau gleich, was den relativen Zustand oder die Aktion angeht, die ihr materieller oder geistiger Verstand auf sie anwendet. Bei einigen scheint das Geistige überhaupt nicht erwacht zu sein. Bei anderen hat es begonnen, sich zu strecken und die Augen zu reiben, wie es ein Mensch beim physischen Erwachen tut, wenn alles vage und undeutlich erscheint. Andere sind wacher und spüren mehr oder weniger stark, dass bisher ungeahnte Kräfte zu ihnen gehören. In diesen Fällen kann der Kampf um die Beherrschung zwischen dem materiellen Verstand und dem spirituellen Verstand am heftigsten sein, und dieser Kampf kann eine Zeit lang von körperlichen Störungen, Schmerzen oder Unruhe begleitet sein. Solange der materielle Verstand noch nicht besiegt und von den Wahrheiten überzeugt ist, wird er ständig vom kämpfenden geistigen Verstand herausgefordert und steht in Opposition zu ihm. Der unwissende Teil von sich selbst gibt nur sehr ungern seine Denkgewohnheiten auf, an die er sich so lange gewöhnt hat. Auf jeden Fall ist es am Anfang sehr schwierig zu erkennen, dass wir uns geirrt haben, und es fällt uns auch sehr schwer, die Ansichten aufzugeben, die wir so lange vertreten haben. Der materielle Verstand möchte in der Routine des Lebens und der Ideen fortfahren, wie er es immer getan hat und wie es Tausende von Menschen jetzt tun. Er verabscheut Veränderungen immer mehr, je mehr sich die Kruste des alten Denkens, das Jahr für Jahr aufrechterhalten wurde, auf ihm verdichtet. Sie will immer wieder in dem Haus leben, in dem sie seit Jahren wohnt, sich kleiden wie früher, zur Arbeit gehen und Jahr für Jahr genau zur gleichen Zeit zurückkehren. Ab einem gewissen Alter lehnt er es ab und verachtet es, eine neue Errungenschaft wie die Malerei oder die Musik zu erlernen, deren größter Nutzen darin besteht, den Geist abzulenken, ihm Ruhe zu verschaffen und ihm zu erlauben, in anderen Aspekten des Selbst zu leben. Abgesehen von dem Vergnügen, das es bereitet, lehrt der Verstand oder der Geist den Körper mehr und mehr Geschicklichkeit und Gewandtheit in der Kunst, die er ausübt. Der materielle Verstand ist der Ansicht, dass der Hauptnutzen jeder Kunst darin besteht, Geld zu verdienen, und sieht in dieser Kunst kein Mittel, dem Leben Abwechslung zu verleihen, die Müdigkeit zu vertreiben, den Teil des Verstandes, der sich anderen Dingen widmet, auszuruhen, die Gesundheit zu verbessern und die Vitalität von Geist und Körper zu steigern. Er klammert sich an die Vorstellung, zu alt zum Lernen zu sein. Das ist der Zustand vieler Menschen, die das mittlere Alter erreicht oder überschritten haben. Sie wollen sich niederlassen und akzeptieren die Vorstellung, alt zu werden, als unvermeidlich. Ihr materieller Verstand sagt ihnen, dass ihr Körper allmählich schwächer wird, von der Fülle und den Proportionen der Jugend schrumpft, verfällt und schließlich sterben muss. Der materielle Verstand sagt, dass dies schon immer so war und dass es deshalb auch immer so bleiben muss. Sie akzeptieren die Idee vollständig, sie sagen unbewusst, dass es so sein muss und repräsentieren damit genau die Kraft, die es so macht. Der materielle Verstand sieht dann, dass der Körper immer allmählich zerfällt, obwohl er das Bild nicht mag und es so weit wie möglich aus seinem Blickfeld verdrängt. Aber die Idee wird von Zeit zu Zeit wieder auftauchen, wie der Tod ihrer Zeitgenossen nahelegt. Und dabei denken sie, dass es so sein muss und dass dieser Geisteszustand, angedeutet durch das Wort muss, unweigerlich zu materiellen Ergebnissen im Verfall führen wird. Der spirituelle Verstand oder der aufgeklärtere Verstand sagt, wenn du Krankheiten abwehren willst, dann richte deine Gedanken so weit wie möglich auf Gesundheit, Kraft und Vitalität und auf starke, gesunde und kräftige materielle Dinge wie die sich bewegenden Wolken, die kühle Brise, der Wasserfall, die Wellen des Ozeans, die Waldbilder, die gesund wachsenden Bäume, die Vögel voller Leben und Bewegung. Indem du das tust, lenkst du einen wirklichen Strom zu dir oder diesen heilsamen, lebensspendenden Gedanken, der durch den Gedanken an solche kraftvollen und starken materiellen Objekte angeregt und angezogen wird. Und vor allem versuche, dich auf die höchste Kraft zu stützen und ihr zu vertrauen, die diese Dinge geformt hat und die der endlose und unerschöpfliche Teil deines höheren Selbst oder deines spirituellen Geistes ist. Und in dem Maße, wie dein Glaube an diese Macht wächst, wird auch deine eigene Macht wachsen. Das ist Unsinn, sagt der ultramaterielle Geist. Wenn mein Körper krank ist, muss ich etwas tun, um diesen Körper zu heilen, mit Dingen, die ich sehen und fühlen kann, und das ist das Einzige, was getan werden kann. Was das Denken betrifft, so ist es egal, was ich denke, ob ich krank oder gesund bin. Zum jetzigen Zeitpunkt wird ein Verstand, für den diese Wahrheiten neu sind, mit der Zeit erwachen. In vielen Fällen wird er sich von seinem materiellen Verstand beherrschen lassen und sich über die Idee lustig machen, motiviert von einem ungebildeten Teil seiner selbst. Und dabei wird sie höchstwahrscheinlich von anderen materiellen Gemütern unterstützt, die überhaupt nicht zu diesen Wahrheiten erwacht sind und die aufgrund der Positivität der Unwissenheit stärker sind. Sie ähneln Menschen, die nicht so weit sehen können, wie man mit einem Fernrohr sehen kann, und die vielleicht ganz ehrlich ungläubig darüber sind, was der Mensch mit dem Fernrohr verfolgt. Obwohl solche Menschen kein Wort sagen und auch nicht gegen den Glauben des teilweise erwachten Verstandes argumentieren, wirkt ihr Denken immer noch so, als wäre es eine Mauer oder eine Blindheit gegenüber diesen Einblicken in die Wahrheit. Aber wenn der geistige Verstand zu erwachen begonnen hat, kann nichts sein weiteres Erwachen verhindern. Auch wenn das Materielle ihn für eine kurze Zeit ersetzen mag, kann sein wahres Selbst manchmal nicht dort sein, wo sein Körper ist. Der geistige Verstand sagt, dass er dort ist, wo dein Verstand ist, im Geschäft, im Büro, in der Werkstatt oder bei einer Person, an der du stark hängst, und all das kann in Städten geschehen, die weit entfernt sind von dem Ort, an dem sich dein Körper befindet. Dein wirkliches Selbst bewegt sich mit unvorstellbarer Schnelligkeit, so wie sich deine Gedanken bewegen. Das ist Unsinn, sagt dein materieller Verstand. Ich selbst bin dort, wo mein Körper ist und nirgendwo anders. Viele Gedanken oder Ideen, die du als Visionär, als Laune oder Einbildung abtust, entstammen dem Impuls deines geistigen Geistes. Es ist euer materieller Verstand, der sie ablehnt. Wir sind vielleicht nicht in der Lage, diese Wahrheit sofort zur relativen Vollkommenheit zu bringen. Vor 200 Jahren mag ein Geist die Verwendung von Dampf als Antriebskraft gesehen haben, aber diese Antriebskraft konnte nicht zur Verwirklichung gebracht werden. Damals wie heute war ein gewisses Maß an Wachstum, Entwicklung und Verbesserung bei der Eisenherstellung, dem Bau von Straßen und den Bedürfnissen der Menschen erforderlich. Aber die Idee war eine Wahrheit, die von mehreren Köpfen getragen wurde. Sie hat den Dampf als Antriebskraft zu seiner heutigen relativen Vollkommenheit gebracht, hat alle Argumente und Hindernisse, die ihr von dumpfen, materiellen und schwerfälligen Köpfen in den Weg gelegt wurden, bekämpft und überwunden. Wenn jemand eine Idee vorbringt und zu sich selbst sagt, nun, so etwas kann sein, auch wenn ich es jetzt nicht sehen kann, dann beseitigt er ein großes Hindernis für die Verwirklichung der neuen und seltsamen Möglichkeiten, die auf ihn warten. Der geistige Verstand erkennt sofort, dass er über eine große Macht verfügt, um jedes beliebige Ergebnis in der physischen Welt hervorzubringen, das größer ist, als die Menschen sich träumen lassen. Er sieht, dass wir, was die Möglichkeiten des Lebens betrifft, noch in dichter Unwissenheit sind. Er kann jedoch einige Dinge sehen, wie zum Beispiel vollkommene Gesundheit, Freiheit von Verfall, Schwäche und Tod des Körpers, die Fähigkeit, unabhängig vom Körper zu reisen und zu beobachten, sowie Methoden, um alle notwendigen und wünschenswerten materiellen Dinge zu erhalten, durch Handlung und Arbeit, des Geistes oder stiller Gedanken, entweder individuell oder in Zusammenarbeit mit anderen. Der angestrebte Zustand des Geistes ist die totale Beherrschung des spirituellen Geistes. Dies bedeutet jedoch nicht die tyrannische Beherrschung des materiellen Verstandes durch den geistigen Verstand. In Wahrheit bedeutet es, dass der materielle Verstand, was seinen hartnäckigen Widerstand und seine Opposition gegenüber den Impulsen des geistigen Verstandes angeht, hinweggefegt wird. Es bedeutet, dass der Körper zum willigen Diener oder vielmehr zum Helfer unseres Geistes wird. Dass der materielle Geist nicht versuchen wird, sich als überlegen darzustellen, wenn er nur unterlegen ist. Es bedeutet, dass dieser Zustand im Körper gerne mit allen Wünschen des geistigen Verstandes zusammenarbeitet. Daher kann dem Geist alle Macht gegeben werden. Es wird nicht nötig sein, Kraft zu investieren, um der Feindseligkeit des materiellen Verstandes zu widerstehen. Dann wird all diese Kraft dazu verwendet, unsere Unternehmungen voranzutreiben, uns materielle Güter zu bringen, uns höher und höher in Bereiche der Macht, des Friedens und des Glücks zu heben, um das zu erreichen, was man heute Wunder nennen würde. Weder der materielle Geist noch der materielle Körper dürfen durch strenge Selbstzensur oder Selbstverleugnung gewonnen und mit dem Geistigen verschmolzen werden, auch nicht durch Selbstbestrafung oder Selbstentschuldigung für begangene Sünden, auch nicht durch Asketentum. Das wird dich nur härter, strenger, intoleranter und unbarmherziger machen, sowohl dir selbst als auch anderen gegenüber. Aus dieser Perversion der Wahrheit sind Begriffe wie Kreuzigung des Körpers und Unterwerfung des niederen oder tierischen Geistes entstanden. Aus dieser Perversion sind Orden und Vereinigungen von Männern und Frauen hervorgegangen, die in einem anderen Extrem die Heiligkeit in Selbstverleugnung und Buße suchen. Heiligkeit bedeutet die totale oder vollständige Wirkung des Geistes auf den Körper oder die vollkommene Kontrolle des Geistes über den Körper durch die Erkenntnis und den Glauben an unsere Fähigkeit, mehr und mehr von der höchsten Kraft zu erhalten. Wenn du die Geduld mit dir selbst verlierst, durch die Aggressivität des materiellen Verstandes, durch deine häufigen Ausrutscher und Stürze in deine Sünden oder durch quälende Perioden von Gereiztheit oder Launenhaftigkeit, sowie durch Exzesse in jeder Richtung. Du tust nichts Gutes und du begehst nur den Fehler, dich selbst zu bezeichnen oder für dich selbst harte Namen zu denken. Du darfst dich nicht 1000 Sünder nennen, genauso wenig wie du irgendjemand anderen 1000 Sünder nennen würdest. Wenn du das tust, nimmst du den gemeinen Sünder in deine Gedanken auf und machst ihn vorübergehend zu einer Realität. Wenn sie sich selbst in ihrer geistigen Vorstellung lehren, dass sie völlig verdorben und ein abscheulicher Sünder sind, machen sie das unbewusst zu ihrem Ideal und sie werden sich unbewusst in diese Richtung entwickeln. Bis der Schmerz und das Böse, die von einem solchen ungesunden Wachstum herrühren, dich dazu bringen, dich zurückzuziehen oder deinen Körper zu zerstören. Denn aus dieser Geisteshaltung, die in der Vergangenheit sehr stark ausgeprägt war, erwächst die Härte, die Intoleranz, die Lieblosigkeit gegenüber anderen, die harte, strenge und düstere Sicht des Lebens. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese geistigen Zustände zu körperlichen Krankheiten führen, wenn der materielle Geist abgelegt wird. Oder anders gesagt, wenn wir von der Existenz dieser geistigen Kräfte in uns und außerhalb von uns überzeugt sind und lernen, sie richtig zu nutzen, denn jetzt und immer nutzen wir sie auf irgendeine Weise. Dann können wir die Worte des Paulus gebrauchen: Der Glaube freut sich des Sieges und der Stachel und die Angst des Todes verschwinden. Das Leben wird dann zu einem herrlichen Fortschritt, vom heutigen Vergnügen zum morgigen größeren Vergnügen, und der Satz »Leben« bedeutet einfach genießen. Wer sind unsere Verwandten? Der Mann oder die Frau, der die uns in Geschmack, Motiven und Denkgewohnheiten am ähnlichsten ist und zu dem, der sich jeder von uns am meisten hingezogen fühlt, ist vielleicht gar kein Bruder, keine Schwester, kein Cousin oder kein leiblicher Verwandter. Aber diese Person kann für Sie ein sehr naher Verwandter sein. Ihre Brüder oder Schwestern sind Ihnen vielleicht in Geist, Geschmack oder Neigungen nicht ähnlich. Du magst mit ihnen zusammen sein, nur weil sie verwandt sind. Aber wenn du sie nicht als Brüder, Schwestern oder andere Verwandte kennen würdest, oder wenn du anderswo ihr genaues Gegenstück im Charakter sehen würdest, würdest du sie vielleicht überhaupt nicht mögen. Die physische oder Blutsverwandtschaft hat sehr wenig mit der geistigen oder tatsächlichen Verwandtschaft zu tun. Es ist möglich, dass ein Bruder, eine Schwester, ein Vater oder eine Mutter in Gedanken und Sympathie sehr eng miteinander verwandt sind. Es ist auch möglich, dass ein Vater, eine Mutter, ein Bruder oder eine Schwester in Gedanken und Sympathie sehr weit voneinander entfernt sind und in einem Bereich oder einer Atmosphäre des Denkens leben, die sich von eurem eigenen völlig unterscheidet. Sie können nicht gesund oder angenehm leben, wenn die Gedankenatmosphäre der Menschen, mit denen sie zusammenleben, eine buchstäbliche Emanation von ihnen, nicht ihrer eigenen ähnlich ist. Die physische Beziehung kann ihnen diese Atmosphäre bieten, muss es aber nicht. Wenn ein Arbeiter, dessen Gedanken kaum über Essen, Trinken oder die tägliche Routine der Arbeit hinausgehen, gezwungen ist, ausschließlich in einer Gesellschaft von Künstlern und Philosophen zu leben und keinen seiner eigenen Art und Denkweise sehen kann, wird sein Geist mit der Zeit deprimiert und seine Gesundheit leidet. Dasselbe Gesetz wirkt, wenn der höhere Geist in ständige Verbindung mit dem niederen gezwungen wird. Das mag seine Stellung unter den physischen Verwandten sein. Kinder leben, gedeihen und werden durch die Atmosphäre des Denkens, die von ihren Spielkameraden ausgeht, angeregt. Wenn sie völlig von dieser Verbindung getrennt werden, werden sie zusammenbrechen. Als du ein Kind warst, hast du in dieser Atmosphäre der Kindheit gelebt. Das heißt, du hast in der geistigen Beziehung der Kindheit gelebt und du hast dich mit dem Gedanken umgeben, der mit dem Spiel verbunden ist. Ihr habt sie empfangen und sie auch euren Spielkameraden gegeben. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum du das alte Gefühl und die Freude, die aus den Assoziationen der Kindheit oder der Jugend kommen, nicht wieder erwecken kannst. Das liegt daran, dass dein Geist eine andere Nahrung oder Gedankenatmosphäre braucht, die ihm nur eine andere, wahrscheinlich höhere Geistesordnung geben kann. Wenn er sie bekäme, würde die Zeit so schnell und angenehm vergehen wie mit den Gefährten seiner früheren physischen Existenz. Diejenigen, die sie geben können, sind deine wirklichen Verwandten. Aber diese Beziehung kann nicht bestehen, wenn du nicht im Gegenzug die gleiche Qualität von Gedanken geben kannst. Die wirklichen oder geistigen Verwandten vieler Handwerker, Mechaniker und anderer Berufe sind ihre Handwerkskollegen, Mechaniker oder ähnliche Berufe. Sie beweisen es durch ihr Leben. Sie fühlen sich bei denen, deren Tätigkeit der ihren ähnlich ist, mehr zu Hause als an den Orten, die sie ihr Zuhause nennen, wo sie essen, schlafen und oft einen langweiligen Sonntag verbringen. Aber sie sehnen sich nach dem kommenden Montag und dem angenehmeren Leben auf dem Markt und im Geschäft. Denn dort sind ihre wahren Verwandten und sie werden buchstäblich geführt und angeregt durch die Gedankenatmosphäre, die diese Verwandten ihnen bieten, die sie ihrerseits auch empfangen. Jede geistige Ordnung oder Qualität des Denkens muss eine Verbindung mit einer entsprechenden geistigen Ordnung und Qualität des Denkens haben, sonst leidet sie. Aber die Verwandtschaft hat wenig mit dem Leiden einer solchen Gedankenordnung zu tun. Es gibt eine große Menge unbewusster Tyrannei, die durch die Bande der physischen Beziehung ausgeübt wird. Wenn Kinder heranwachsen, stellen sie sich oft Mütter oder Väter vor, in einer Atmosphäre und Lebensweise, zu der sie gehören oder auch nicht. Der Gedanke wird dann selten, wenn überhaupt, inhaltlich ausgedrückt, und die Mutter wird zu alt, um grelle Farben zu tragen. Sie sollte sich dezenter kleiden. Es ist lächerlich für Mutter, wenn sie Witwe ist, wieder zu heiraten. In dieses Gefühl fließen manchmal sehr harte finanzielle Gründe ein. Mutter will natürlich nicht in unser fröhliches Leben eintreten, zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Oder es ist Zeit für den Vater, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Oder die Idee des Vaters, wieder zu heiraten, ist lächerlich. Keine Kraft ist subtiler in ihrer Wirkung und mächtiger, wenn es darum geht, Ergebnisse zu erzielen, sei es zum Guten oder zum Schlechten, als der ständige Gedankenfluss eines oder mehrerer Köpfe, die auf eine Person gerichtet sind, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Und ob dies nun intelligent und bewusst oder blindlings geschieht, die Kraft wirkt auf dasselbe Ergebnis hin. Nun, ein kontinuierlicher Strom dieser Art von Gedanken, der möglicherweise von 3 oder 4 Köpfen kommt, zu denen die Mutter beigetragen hat, um neue Körper zu schaffen. Und ständig auf die Mutter gerichtet, ist es eine sehr mächtige Kraft, die sie genau dorthin lenkt und hält, wo die Kinder sie am liebsten haben. Der ganze Strom des konventionellen Denkens fließt als Hilfe in diese Richtung. Die Mutter sagt in diesem stillschweigenden Sinn, dass sie natürlich alt werden muss, sich allmählich von einem aktiveren und fröhlicheren Leben zurückziehen und sich auch in eine Ecke des Hauses zurückziehen muss, um sich mit anderen stagnierenden und dekadenten Eltern zusammenzuschließen und als allgemeine Oberschwester in Zeiten von Krankheit oder anderen familiären Notfällen nützlich zu sein. Durch die Einwirkung auf sie, viele Mütter, aufhören, jedes Privileg als Individuen haben und schließlich genau das tun, was ihre Kinder wünschen. Vielleicht wird hier bemerkt oder gedacht, aber sollte meine Mutter mit meinen Sorgen und Prüfungen nicht zu einer anderen nahen Verwandten gehen und ihre Hilfe in Anspruch nehmen, wie ich es immer zu tun pflegte? Sollten mir nicht vor allem die Angehörigen meiner eigenen Familie in Zeiten der Not helfen? In der Tat, die Mutter oder einer ihrer leiblichen Verwandten sind froh und bereit, dies zu tun. Das ist sicherlich der Fall, wenn ein solcher Dienst eines Verwandten direkt aus dem Herzen kommt und nicht aus einem Gefühl heraus geschieht, das sich manchmal unausgesprochen äußert. Ich nehme an, ich muss es tun, weil es mein Bruder, mein Sohn oder ein anderer leiblicher Verwandter ist, der mich darum bittet. Es gibt viele, viele Dienste, die unbewusst verlangt werden. In diesen Fällen werden den Verwandten Lasten aufgebürdet, einfach weil sie Verwandte sind. Es werden Wohltaten in Form von Geld verlangt, in Form von Rechnungen, gewissermaßen für die Sympathie der Verwandten. Von Verwandten werden Unterstützung, Essen, Unterkunft und Unterhalt erwartet, wenn sie nicht anders zu bekommen sind. Gastfreundschaft wird von Verwandten erwartet. Wenn man Gastfreundschaft erwartet, bedeutet dies, dass man eine solche Ausbildung zum Ergebnis einer Forderung macht. Geschenke werden von Verwandten erwartet. Wenn das Erwarten eines Geschenks eher einer Erpressung gleichkommt. Echte Geschenke sind immer Überraschungen. Niemand erwartet eine Überraschung, denn die Erwartung macht sie kaputt. Verwandte besuchen und übernachten bei anderen Verwandten, nur weil sie verwandt sind. Und es wird immer zähneknirschend und mürrisch betrachtet, wenn Verwandte die Häuser der anderen nutzen, um Hotelkosten zu sparen. Es gibt kein wirkliches oder dauerhaftes Gut, das aus einem Geschenk an einen anderen hervorgeht. Es sei denn, das Herz begleitet es. Und seine Verleihung ist für den Geber ein Akt der absoluten Freude. Denn es gibt noch etwas anderes, das das materielle Geschenk begleitet. Die Nahrung, die Unterkunft, das Darlehen, das, obwohl unsichtbar und wenig bekannt, wichtiger ist als die Form selbst. Es ist der Gedanke, der sie begleitet. Und dieser Gedanke wirkt sich stark auf die Person aus, die das Geschenk erhält. Im Guten wie im Schlechten. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einer bedürftigen Person den kleinsten Geldbetrag geben und der begleitende Gedanke ist nicht nur der aufrichtigste Wunsch, dieser Person zu helfen, sondern Sie empfinden eine große Freude, diese Hilfe zu geben, dann wirfst du auf diesen Menschen ein bestimmtes Gedankenelement, das ihn nie verlassen wird und das ihm ewig nützen wird, je nach der Qualität, der Kraft und der Stärke deines Gedankens. Auf diese Weise tun sie viel mehr als nur seine gegenwärtige körperliche Not zu lindern. Sie geben ihm ein gewisses Maß an geistiger Kraft und danach entwickelt sich seine Kraft und nimmt so zu, dass er über dem Betteln leben kann. Er wird die guten Dinge dieser Erde zu sich ziehen, wie es alle tun werden und tun sollten, wenn sie zu einer gewissen Größe an geistiger Kraft heranwachsen. Es ist eine große Hilfe für sie, diese Kraft rechtzeitig zu erlangen. Du hast in ihnen einen Gedankensamen ausgesandt und gesät, der irgendwann in ihrem wirklichen oder geistigen Leben Wurzeln schlagen und Früchte tragen wird. Wenn du aber aus Geiz gibst, wenn du etwas aus einer Art Zwang herausgibst, wenn du Nahrung, Unterkunft, Kleidung, Geld oder was auch immer gibst, nur weil die Umstände dich dazu zwingen oder weil die Leute schlecht über dich reden könnten, weil du nicht gibst oder weil andere Leute nicht so großzügig sind. Dann bringt ihre Gabe nicht viel Gutes, ganz gleich, wem sie sie geben, selbst ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Bruder, ihrer Schwester, ihrem Sohn oder ihrer Tochter. Auf diese Weise lindern sie nur ein körperliches Bedürfnis und das auch nur für eine kurze Zeit. Sie können einen Körper ernähren, ihn beherbergen und bekleiden, aber den Geist, der diesen Körper benutzt, können sie nicht ausreichend ernähren. Der Gedanke, der ihre Spende begleitet, ist nicht der des vollkommenen Willens und der aufrichtigen Freude, die Bedürfnisse dieses Körpers zu lindern. Der Gedanke des Widerwillens, der das Geschenk begleitet, der Gedanke, der in dieser Position üblich ist, wenn der Empfänger des Geschenks, wie eng die Beziehung auch sein mag, eher ertragen als erfreut wird. Der Gedanke, der jedes Geschenk begleitet, das einer Person oder einem Verwandten gemacht wird, weil die Sitte und die öffentliche Meinung es verlangen oder weil der Empfänger die Gelegenheit dazu hat, ist ein großer Schaden sowohl für den Geber des Geschenks als auch für den Empfänger. Es bedeutet das Aussenden eines Gedankenstroms, der in seinem Charakter und Ergebnis böse ist. Sie erinnert an den Geber des Geschenks, von dem eine gedankliche Erwiderung der gleichen Art genommen wird, und auch das ist schädlich. Denn wenn du ein Geschenk erhältst, das auf irgendeine Weise erpresst wurde, sind deine Gefühle gegenüber dem Geber nicht die einer warmen und glühenden Dankbarkeit, sondern werden zu etwas ganz anderem. Als Christus von Judäa die Witwe lobte, die ihren Abakus in die Schatzkammer warf, ließ er uns diese Handlung schätzen und in diesem Licht sehen, nicht nur, weil sie im Verhältnis zu ihren materiellen Mitteln gab, sondern weil sie sah, dass ihr Gedanke des Wunsches zu helfen, in welcher Weise auch immer Hilfe benötigt wurde. Mit diesem Abakus war er viel aufrichtiger und echter als der der reicheren Leute, die zwar ihre großen Summen einwarfen, aber auch einen minderwertigen Charakter positiver Gedanken mitbrachten. Er sah auch, dass der Gedanke der Frau viel nützlicher war als der der anderen, dass er reiner, weniger mit minderwertigen Motiven vermischt und daher viel stärker war. Ist es nicht meine Pflicht, fragen einige, einen sehr nahen Verwandten zu ernähren, zu kleiden, zu beherbergen und zu unterstützen, ebenso wie einen Elternteil, wenn er im Alter hilflos ist. Der Ausdruck »aus Pflichtgefühl handeln« bedeutet nicht immer, dass das, was man tut, sei es, dass man einem Menschen hilft oder einen Kranken pflegt, aus dem Impuls der Liebe zu diesem Menschen oder aus Liebe zum Tun geschieht. Manchmal wird es mechanisch oder mit Abneigung getan, manchmal ist es eine erzwungene und schmerzhafte Leistung. Aus diesem Grund wird ein geringer Nutzen erzielt, denn wenn die körperlichen Bedürfnisse vorübergehend gestillt werden, so sind es die geistigen nicht. Und wenn der geistige Teil unserer Natur nicht genährt wird, kann es keine dauerhafte Erleichterung oder Trost im Körperlichen geben. Eltern, die im Alter von ihren Kindern unterstützt werden, einfach aus Pflichtgefühl, sind im Geiste verwundet und hungrig. Verwundet, weil sie sich als Last empfinden, die sie tragen müssen. Hungrig, weil die Gabe oder der Dienst, den diese Kinder leisten, nicht von echter Liebe begleitet wird. Kinder, die auf die Welt kommen, ohne von den Eltern willkommen zu sein, und die nur deshalb erzogen werden, weil die Sitte, die Konvention und die öffentliche Meinung von ihnen verlangen, dass sie die Eltern unterstützen. Sie sind das größte Elend und leiden unter der Fäulnis und dem Hunger, den dies in ihrem Geist verursacht. Echte Liebe, die von Herzen kommt, ist sehr belebend und bedeutet für das Kind, wenn es sie empfängt, eine Quelle der Freude, Gesundheit, Kraft und Aktivität. Es gibt eine bemerkenswerte Koinzidenz in der Erziehung, wo die Angst vor dem öffentlichen oder privaten Urteil zu ihrer Grundlage wird. Sie treibt die Handlungen an, die aus einem Gefühl der Pflicht herausgetan werden. Würde sich die öffentliche Meinung plötzlich ändern und den Menschen, der sich weigert, sehr nahe Verwandte in Not oder im Alter zu unterstützen, überhaupt nicht mehr tadeln, würde ein Teil dieser Verwandten wahrscheinlich ins Armenhaus gehen. Und der Sohn oder die Tochter, der die sie dorthin schickt, würde gemäß seiner ihrer wahren Natur handeln und nicht ein Gefühl vortäuschen, dass er sie nicht besitzt. Mütter sagen oft, es ist mir egal, was aus mir wird, solange meine Kinder gut erzogen und gebildet sind. Eine Mutter sollte sehr auf ihre eigene Erziehung bedacht sein. Wenn ihre Kultivierung und ihr Wachstum an Weisheit nachlässt, wird auch das ihrer Kinder nachlassen. Es wird beibehalten, wenn sie in ihren Absichten, ihre Kinder zu begünstigen, nachlässt. Eine wirklich authentische Mutter wird sich ständig die Bewunderung, den Respekt und die Liebe ihrer Kinder verdienen. Diese Bewunderung und dieser Respekt können nur von einer Frau eingeflößt werden, die die Welt kennt, die eine Position und einen Platz in ihr hat und die sich immer auf dem Weg zu einer dominanteren Position und einem dominanteren Platz befindet. Die Bewunderung und der Respekt der Kinder kann nicht von einer Mutter erzwungen werden, die sich in eine Ecke des Hauses zurückzieht, die zu einer Mischung aus kränklich, überlegen und Gouvernante wird, die ihre Kleidung und ihr persönliches Aussehen vernachlässigt. Jene Mutter, die ihren Kindern beibringt, dass sie ihnen zur Verfügung steht und ihnen in allen familiären Notfällen, ob real oder fiktiv, zur Verfügung steht. Genau aus diesem Grund werden viele Mütter von ihren älteren Kindern ignoriert, verachtet und verspottet. Wenn Mütter auf diese Weise untergehen, wie sie es sich zum Wohle ihrer Kinder fälschlicherweise einbilden, zahlen sie in der Zukunft eine schreckliche Strafe. Wenn du zulässt, dass dein Wille ständig von einem anderen beherrscht wird, wenn du deine eigenen Vorlieben und Neigungen aufgibst und nur noch das Echo eines anderen bist, wenn du nur noch so lebst, wie andere es wollen, dann verlierst du mehr und mehr für dieses Dasein die Kraft der Selbstbehauptung. Du wirst so viel vom Geist und den Gedanken anderer aufnehmen, dass du ein Teil dieses Geistes wirst und so sogar nach ihrem stillen Willen und unausgesprochenen Wunsch handelst. Du wirst schwächer und versinkst in verzweifelter Knechtschaft. Du wirst mehr und mehr die körperliche und geistige Kraft verlieren, etwas zu tun. Du wirst zur Nervensäge in der Kaminecke, zum senilen Elternteil, zum hilflosen alten Mann oder zur hilflosen alten Frau, die man eher erträgt als liebt. Das ist in vielen Fällen die Wirkung des Geistes der erwachsenen Kinder auf die Eltern. Es ist die stille Kraft dieser Gedanken, die ständig auf die Eltern einwirken, die dazu beiträgt, sie körperlich zu brechen. Der geistige Verfall und die Schwäche, die gemeinhin dem Alter zugeschrieben werden, sind zum Teil auf die böse Wirkung eines Geistes oder einer Gruppe von Geistern zurückzuführen, die versuchen, einen anderen zu vereinnahmen und zu beherrschen. Dieses Übel geschieht unbewusst. Der Sohn möchte den Hof leiten, sein Wille mag stark sein, und er gewinnt Schritt für Schritt an Macht. Er beansprucht als Rechte, was er zuerst nur mit der Erlaubnis des Vaters genommen hat, als wären es Privilegien. Er kommt Stück für Stück voran und setzt sich in allen Dingen durch, ob groß oder klein. Vielleicht unterstützt von anderen Söhnen, die ihre stille Kraft in die gleiche Richtung einsetzen. Und das kann eine kombinierte Kraft sein, der ein Mensch kaum widerstehen kann, wenn er ihr ständig ausgesetzt ist. Ein ständiger und unaufhörlicher Druck, alle in die gleiche Richtung wirkt Tag und Nacht, und zwar auf die wirksamste Weise. Denn der Elternteil, der ihm ausgesetzt ist, weiß nichts von einer solchen Kraft und ihrer Wirkung auf ihn. Er wird schwach, träge und hat nicht mehr die Kraft, die er früher hatte, so dass er glaubt, es läge am Alter, das naht. Ich traf einen Mann, der über 70 Jahre alt war, der geistig und körperlich so gesund, er war so aktiv und kraftvoll wie ein 40-Jähriger. Er hatte ein großes Unternehmen organisiert und aufgebaut. Seine Kinder hatten sich in den Kopf gesetzt, dass die Zeit für ihren Vater gekommen war, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Von da an war der gesprochene und unausgesprochene Gedanke, den die Kinder Monat für Monat an ihn weitergaben, der Wunsch und die Forderung, dass er sich aus dem Geschäft zurückziehen sollte. Einem Freund gegenüber bestätigte er seine Situation mit den Worten: »Warum sollte ich mich von der Arbeit zurückziehen? Ich lebe darin, ich mag es, und soweit ich sehe, bin ich in der Lage, es gut zu führen.« Aber die hartnäckigen Forderungen und der Druck, den diese Feinde seines Blutes und seiner Heimat auf ihn ausübten, waren zu groß, als dass er ihnen hätte widerstehen können. Er zog sich zurück, und die Söhne und Töchter waren zufrieden. Plötzlich begann die Gesundheit des Vaters zu schwinden, und er lebte nur noch etwa 2 Jahre. Eine seiner letzten Äußerungen war: »Meine Kinder haben mich umgebracht. Sollte ich meine Kinder nicht über alles lieben?«, fragt er sich. Der Begriff »sollte« trifft auf das Wesen der Liebe nicht zu. Die Liebe geht dorthin, wohin sie will und zu wem sie will und wo sie sich hingezogen fühlt. Sie kann nicht gezwungen werden, etwas oder jemanden zu lieben. Es hat Eltern gegeben, die wahre Liebe für ihre Kinder empfanden und Kinder, die keine wahre Liebe für ihre Eltern empfanden. Keine der beiden Parteien hat Schuld. Ihnen fehlte die Fähigkeit zu lieben, sie wurden mit diesem Mangel geboren. Man kann ihnen diesen Mangel genauso wenig vorwerfen, wie man einem Menschen vorwerfen kann, dass er blind oder verkrüppelt geboren wurde. Manche Eltern glauben, dass sie ihre Kinder lieben, aber in Wirklichkeit tun sie es nicht. Ein Elternteil, der die Geduld verliert und sein Kind schlägt, liebt es nicht wirklich. Es wäre besser zu sagen, dass er es liebt, es zu schlagen oder zu tyrannisieren. Disziplin in der Familie ist notwendig, aber eine gesunde und liebevolle Regierung wird nicht auf der Grundlage von Zorn ausgeübt. Manchmal mischen sich die Eltern ein und beeinträchtigen die Zukunft eines Kindes ernsthaft, indem sie sich seinen Wünschen bei der Berufswahl widersetzen. Die Eltern mögen Vorurteile gegen bestimmte Lebenswege haben und das Kind möchte vielleicht einen dieser Wege einschlagen. Es stößt jedoch auf den erbitterten und unnachgiebigen Widerstand seiner eigenen Eltern. Es gibt keine Überlegungen, Diskussionen oder Ratschläge in dieser Angelegenheit, sondern nur ein strenges, positives Nein. Solche Gefühle und Handlungen sind nicht durch die Liebe der Eltern zu ihrem Kind motiviert, sondern durch die Liebe der Eltern zu ihrer eigenen Meinung und Tyrannei. Die Eltern vergessen manchmal, dass das Kind, sobald es die absolute körperliche und geistige Hilflosigkeit des Säuglingsalters hinter sich gelassen hat, mehr und mehr zu einem Individuum wird. Als Individuum kann es bestimmte Geschmäcker, Vorlieben und Neigungen in eine bestimmte Richtung zeigen. Kein Elternteil oder Mensch kann diese Vorlieben und Neigungen brechen oder verändern. Niemand kann den Geist des Kindes in etwas anderes verwandeln, denn der Geist des Kindes, wie wir ihn nennen, ist in Wirklichkeit ein Geist, der andere physische Leben durchlaufen hat, vom Säuglingsalter bis zur Reife und sogar bis ins hohe Alter. Wenn es in den Besitz seines neuen Körpers kommt und relative Kontrolle über ihn erlangt, wird es beginnen, sich wie der Mann oder die Frau zu verhalten, die es in seinem vorherigen Leben war. Er kann ein Mann oder eine Frau sein, eng mit dem Vater verwandt oder kaum verwandt. Aber in jedem Fall hat der Vater es mit einem Individuum zu tun, das mehr und mehr in Vorlieben, Präferenzen und Charaktereigenschaften hineinwächst, die zu ihm gehören und Teil von ihm sind. Diese müssen zum Ausdruck kommen, und sie werden es im Geist oder in der Seele tun, wenn man sie körperlich zulässt. Wenn das Kind sich immer danach sehnt, ans Meer zu gehen, und die Eltern es ihm verbieten, wird das Kind in seinem Geist auf dem Meer sein. Und wenn das im Geist so ist, ist es viel besser, dass sein Körper ihm folgt. Es gibt nur dann einen Schaden, wenn Geist und Körper nicht in Übereinstimmung miteinander arbeiten. Wenn die Mutter sich weigert, dem Kind zu erlauben, zur See zu fahren, weil sie die Gefahren fürchtet, die dort lauern könnten, dann liebt sie ihre eigenen Ängste und ihren eigenen Weg mehr als ihr Kind. Die Eltern üben manchmal eine vollständige Tyrannei aus, nicht nur über den Körper des Kindes, sondern auch über seinen Geist. Der Geschmack, die Neigungen, die Tendenzen und die Vorlieben des Kindes spielen keine Rolle, wenn das Kind ein Seemann sein will und die Eltern wollen, dass es etwas anderes wird. Der Vater mag darauf bestehen, dass es einer wird, aber er wird das Kind nur dazu bringen, auf die Gruppe der Mittelmäßigkeit zu reagieren, die es in allen Berufen der Welt gibt. Und Mittelmäßigkeit bedeutet die mechanische Ausübung einer Tätigkeit, an der kein lebendiges Interesse besteht. Wenn ein Körper gezwungen wird, eine Sache zu tun oder auf eine bestimmte Weise zu leben, sehnt sich der Geist danach, auf eine andere Weise zu leben. Es wird eine Kraft in Gang gesetzt, die in vielen Fällen Geist und Körper voneinander trennt. Manchmal trauern Eltern über den Verlust eines Kindes, obwohl sie für den Tod des Körpers des Kindes verantwortlich sind. Wie lange sollte die Kontrolle der Eltern über das Kind, oder besser gesagt, über einen Geist, dem sie einen neuen Körper verschafft haben, aus diesem Grund fortbestehen? Es ist unvernünftig zu sagen, dass diese Kontrolle nicht fortbestehen sollte. Nachdem dieser Körper, der aus der Hilflosigkeit des Säuglingsalters hervorgegangen ist, eine solche Kontrolle über seine Organisation erlangt hat, dass er in der Lage ist, alle körperlichen Anforderungen und Bedürfnisse zu befriedigen. Weiterzugehen und einem Menschen Nahrung, Kleidung, Unterkunft und Unterhalt zu geben, bedeutet, ihm ein großes Unrecht, ja sogar Grausamkeit zuzufügen. Dadurch werden die Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Bewältigung der Welt erforderlich sind, nicht trainiert. Sie machen Kinder unfähig, sich selbst zu versorgen und ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Man lehrt sie, in einem weichen, luxuriösen Bett zu liegen, während sie in der Welt sein sollten, um ihre Fähigkeiten zu trainieren und zu stärken, sowohl den Geist als auch den Körper. Eltern machen sich manchmal zu Unrecht für die Fehler und Neigungen ihrer Kinder verantwortlich und fügen sich selbst unnötiges seelisches Leid zu. Ein Sohn oder eine Tochter schlägt einen falschen Weg ein, oder besser gesagt, einen Weg, in dem das Böse stärker hervortritt oder den konventionellen Vorstellungen vom Rechten stärker widerspricht als andere Gewohnheiten, die eher toleriert und als respektabel angesehen werden. Aber diese Gewohnheiten können die subtilen und größtenteils unbekannten Quellen von Übeln sein, die genauso groß sind wie die, die von der Gesellschaft verurteilt werden. Ein Kind verfällt dem Alkohol oder schlechter Gesellschaft und begeht schließlich ein Verbrechen. Die Eltern machen sich Vorwürfe, weil sie sich nicht besser um ihr Kind gekümmert haben. Sie können sich selbst vorwerfen, dass sie durch ihre Nachlässigkeit die Hauptverantwortung für die Missetaten ihres Kindes tragen. Frau, Sie machen sich zu viele Vorwürfe. Sie haben den Charakter dieses Sohnes oder dieser Tochter nicht geschaffen. Er wurde erschaffen lange bevor dieser Geist seinen letzten Körper benutzen konnte. Die Züge und Unvollkommenheiten, die in seiner letzten Existenz sehr ausgeprägt waren, werden in der nächsten erscheinen. Wenn er in der Vergangenheit ein diebischer Geist war, wird er wahrscheinlich auch jetzt diebische Tendenzen zeigen. Wenn er brutal, animalisch und gefräßig war, werden sich dieselben Tendenzen auch jetzt zeigen. Wenn er zu einer feineren Ebene des Denkens heranwächst, kann er viel tun, um diese Tendenzen zu modifizieren und zu vermindern. Aber was auch immer er dafür tut, es wird durch die stille Kraft und die Wirkung höherer Gedanken im Geist seines Kindes geschehen. Es wird nicht durch eine Menge verbaler Ratschläge, körperliche Bestrafung oder Disziplin geschehen. Durch die Art und Weise, wie sich ein Geist manifestiert, wenn er in eine neue physische Erfahrung eintritt, muss jede Unvollkommenheit, die zu ihm gehört, erscheinen, auf ihn einwirken und Schmerz und Bestrafung in irgendeiner Form hervorrufen. Und so wird es sein, bis der Geist klar sieht, wie er durch seine Fehler diese Bestrafungen auf sich zieht. Diese Lektionen können nur gelernt werden, wenn ein solcher Mensch völlig frei von elterlicher Kontrolle ist und so leben kann, wie es ihm gefällt. Ein solches Leben kann eine Zeit lang kontrolliert und nach außen hin so geführt werden, wie es ihm gefällt. Aber dieses äußere Leben ist nur eine Fassade, wenn der Geist mit minderwertigen Vorlieben und Neigungen erfüllt ist. Sobald er sie auslebt, wird er das wahre Gesetz kennenlernen, das Strafen für die Übertretung seiner unveränderlichen Regeln vorsieht. Und er wird zum ersten Mal das Glück erfahren, das sich einstellt, wenn er nach seinen Regeln lebt. Das ist es, was jeder Geist für sich selbst tun muss. Ein Elternteil kann dem Kind einen falschen Charakter formen, kann ihm indirekt durch die Wirkung seiner eigenen geistigen Verfassung beibringen, wie man das vorgibt, was die Welt Güte nennt. So gut er auch in seinem äußeren Verhalten erscheinen mag, was er in seiner geheimen Neigung und Veranlagung gar nicht ist. Kurz gesagt, ein Heuchler zu sein. Kein Mensch wird wirklich durch einen anderen reformiert, in dem Sinne, in dem dieser Begriff manchmal gebraucht wird. Die Reformation muss von innen kommen. Sie muss selbstgenügsam sein, sie muss ganz von der Gegenwart oder dem Einfluss eines anderen abhängen. Wenn das nicht der Fall ist, handelt es sich nur um eine vorübergehende Reform, die scheitern wird, wenn der Einfluss der Person, von der sie abhängt, wegfällt. Manchmal hört man, dass es die Frau dieses oder jenes Menschen war, die es getan hat, und verweist auf den Ehemann. Warum hört man übrigens nie, dass der Mann die Ursache für seine Frau war? Ein Mann kann durch den Einfluss und die geistige Kraft seiner Frau von der Unmäßigkeit abgehalten oder ständig gezwungen werden, sich der Welt zu stellen. Aber wenn er bei dieser Reformation völlig von ihr abhängig ist, wenn er sich ohne ihre Anwesenheit und ihr ständiges Drängen nicht halten kann, ist seine Reformation nicht von Dauer und wird auch für sie eine sehr schwere und schädliche Last sein. Es ist eine einseitige Angelegenheit, wenn eine Person die ganze Kraft aufbringen muss, die zwei aufrechterhält. Und wenn man darauf beharrt, wird die Frau oder derjenige, der sie versorgt, schließlich unter der Last zusammenbrechen und es wird zwei zerrüttete Leben statt eines geben. Ein Mensch kann einen anderen im höchsten Sinne erheben. Aber ein Mensch, der einen höheren Geist hat, kann, wenn er in sehr enger und längerer Verbindung mit einem Schwächeren steht, dem Schwächeren vorübergehend sein eigenes Leben und seine eigene Kraft geben. Vorausgesetzt, sein Wunsch, dem Schwächeren zu helfen, ist sehr stark. Wenn es der Ehemann ist, der von der Ehefrau empfängt und so von ihr abhängig ist, dann repräsentiert er keinen eigenen Charakter. Er repräsentiert und ist vorübergehend mit dem Charakter seiner Frau bekleidet oder so viel davon, wie er sich aneignen kann. Wenn sie stirbt oder sich von ihm entfernt, wird er rückfällig und versinkt in sein wahres Ich. Es sei denn, er ist entschlossen, sich selbst zu versorgen und Kraft aus sich selbst zu entwickeln, anstatt sie von jemand anderem zu beziehen. Wenn sie ihn weiterhin versorgt, wird sie nur seinen vorübergehenden Charakter unterstützen, der nicht aufrechterhalten werden kann, wenn ihre Versorgungsquelle wegfällt. Und dann wird sie mit der Zeit erschöpft sein. Eltern lehren ihre Kinder unbewusst, sich auf sie zu stützen, sich zu lange auf sie zu verlassen, um moralische Unterstützung zu erhalten. Das Ergebnis dieses Fehlers ist, dass das Leben des Vaters durch das Tragen einer so schweren Last verlängert wird und der Sohn aufhört, wahre Liebe für seinen Vater zu empfinden. Man kann mit dem, was hinfällig, schwach und kaputt ist, Mitleid haben, aber man kann nicht lieben. Die Liebe beruht auf Bewunderung, und Bewunderung wird nicht durch Verfall erzwungen. Die Tendenz, die man Instinkt nennt, die die Vogelmutter dazu treibt, ihre Jungen aus dem Nest zu nehmen, sobald sie stark genug sind, um zu fliegen, und das Tier, das aufhört, seine Jungen zu säugen, sie weggehen und sich selbst überlassen zu lassen, beruht auf natürlichen und göttlichen Gesetzen. Man kann sagen, dass dies die Gewohnheit der Tiere ist und dass es daher brutal ist. Aber es wäre eine Wohltat für den Vogel, die Brut im Nest zu belassen, wo sie keine Kraft gewinnen kann. Und wenn ein paar Wochen Stürme kommen, wird auch ein strenger Winter kommen, den sogar der Vogelvater selbst nicht ertragen kann. Außerdem braucht die Mutter, ob Vogel, Tier oder Menschenmutter, nach den Zeiten, in denen sie ihre Jungen zur Welt bringt und aufzieht, eine Zeit der völligen Ruhe und Erholung. Und die Dauer einer solchen Ruhezeit muss proportional zu der Komplexität der Organisation und der Kraft sein, die während dieser Perioden aufgewendet wurde. Die Eltern sollten von allen Anforderungen des Kindes befreit sein. Vögel und Tiere nehmen in ihrem natürlichen oder wilden Leben diese Ruhezeiten ein. Aber Tausende von menschlichen Müttern sind nie frei von den Anforderungen ihrer Kinder, bis sie erschöpft ins Grab fallen. Sie sollten in Bezug auf ihre Kinder so frei sein, wie sie es in ihrer Kindheit waren, bevor sie Mütter wurden. Die Mutterschaft ist eine sehr notwendige und unverzichtbare Phase der Existenz, um zu reifen und Qualitäten zu entwickeln. Aber sie sollte nicht auf einer Erfahrung folgen und dort für immer stehen bleiben. Das Leben in seiner vollendetsten Form wird voller Veränderungen sein. Es ist kein Schlagloch, in das man, wenn man einmal hinausschaut, immer wieder hineinfahren muss. Wenn menschliche Kinder noch Jahre bei der Mutter bleiben, nachdem sie ein Alter erreicht haben, das man als verantwortungsvoll bezeichnen könnte. Wenn sie bei ihr Hilfe, Rat, Mitgefühl und Beistand suchen, wenn die Mutter es zulässt, dass sie zum Stützpfeiler der Familie wird, kann sie auch das einseitige Geschäft wiederholen, bei dem sie anderen zu viel Kraft gibt und keine zurückbekommt. Sie kann eine Art falsche und schädliche Mutterschaft praktizieren, weil sie gefordert, gebettelt oder mitgeschleppt wird. Sie kann sich selbst des neuen Lebens berauben, das sie erwartet, wenn der Nachwuchs erwachsen ist und seine Flügel selbstständig sind. Sie trägt dazu bei, dass die Kinder sie zu einer schwachen, bedeutungslosen alten Frau machen. Vielleicht könnte man anmerken, dass, wenn ihr Vorschlag buchstabengetreu befolgt würde, die Straßen voller Kinder wären, die von ihren Eltern aus dem Haus getrieben wurden und nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Das wäre der Fall. Ich plädiere dafür, das Beispiel des Vogels und des Tieres nicht wörtlich zu nehmen, denn das wäre eine große Ungerechtigkeit. Kein Brauch, der jahrhundertelang befolgt wurde, auch wenn er auf einem Irrtum beruht, kann plötzlich geändert werden, ohne dass es zu Störungen, Ungerechtigkeiten und Irrtümern kommt. Es lohnt sich jedoch, dieses Prinzip zu studieren, das wir in der Natur finden, von dem Baum, der die reife Eichel abwirft, bis zu dem Vogel oder dem Tier, das die relativ reifen Jungen abwirft. Weder die Eichel, noch der Honig, noch der Vogel, noch das Tier hören jemals auf zu saugen, wenn sie geschleudert werden, noch kehren sie jemals zu den Eltern zurück, auf der Suche nach der Kraft, sich selbst zu versorgen. Diese Kraft wird in diesen Fällen nur von den Eltern gegeben, bis die neue Organisation stark genug ist, um die Elemente um sich herum aufzunehmen und sich anzueignen, um von der Erde und der Sonne oder von Fleisch oder Getreide die für ihren Unterhalt notwendige Nahrung aufzunehmen. Sind nicht unsere Straßen voll von erwachsenen Kindern, die sich nicht selbst ernähren können? Gibt es nicht Tausende, die ihr Elternhaus verlassen, ohne sich selbst ernähren zu können, und die sich im Laufe ihres Lebens nicht selbst ernähren, kleiden und unterbringen können, außer durch lange Stunden schuftender Arbeit zu niedrigsten Löhnen? Sind es nicht Tausende von Töchtern im ganzen Land, die zu alten Jungfrauen werden und deren Väter ihnen nicht erlauben, in die Welt hinauszugehen und ihre Chancen zu nutzen, wenn sie es wollten? Das sind die Vögel, die sich im Nest zusammenkauern, bis ihre Flügel, die sie nicht ausüben können, schließlich jede Kraft und jeden Impuls zum Fliegen verlieren und deren Münder, auch wenn sie zu ausgewachsenen Vögeln werden, nur dazu ausgebildet sind, sich zu öffnen und die Leckerbissen aufzunehmen, die man ihnen hinwirft. Ströme von Gedanken. Wir müssen aufpassen, was wir denken und sagen, denn die Gedanken bewegen sich in Strömen, die so real sind wie die der Luft und des Wassers. Von dem, was wir denken und sprechen, ziehen wir eine ähnliche Gedankenströmung an. Er wirkt auf den Geist oder den Körper, entweder zum Guten oder zum Bösen. Wären die Gedanken für das physische Auge sichtbar, würden wir sehen, wie ihre Ströme in die Menschen hinein und aus ihnen herausfließen. Wir würden sehen, dass Menschen, die sich in Temperament, Charakter und Motiv ähneln, buchstäblich im selben Gedankenstrom sind. Wir würden sehen, dass die Person, die sich in einer niedergeschlagenen und zornigen Stimmung befindet, im gleichen Strom mit anderen ist, die niedergeschlagen und zornig sind, und dass jeder in einer solchen Stimmung als zusätzliche Batterie oder Generator dieses Gedankens dient und so diesen besonderen Strom verstärkt. Wir sollten sehen, dass diese Kräfte in ähnlicher Weise wirken und die hoffnungsvollen, mutigen und freudigen Menschen mit all den anderen hoffnungsvollen, mutigen und freudigen Menschen in Kontakt bringen. Wenn sie deprimiert oder traurig sind, wirkt der Gedankenstrom auf sie ein, der von allen anderen kommt, die deprimiert sind. Du bist in Einheit mit der niedergeschlagenen Ordnung der Gedanken. Der Geist ist dann erkrankt, er kann geheilt werden, aber eine dauerhafte Heilung kann nicht sofort erfolgen. Wenn man sich lange die Gewohnheit angewöhnt hat, den Geist für diesen Gedankenstrom zu öffnen, der den Strom jeder Art von Bösem anzieht, werden wir eine Zeit lang eins mit dem Bösen. Im Gedankenstrom der höchsten Macht des Guten können wir mehr und mehr eins werden mit dieser Macht, oder wie es in der Bibel heißt, eins mit Gott. Das ist der wünschenswerte Gedankenstrom, den wir anziehen müssen. Wenn eine Gruppe von Menschen über irgendeine Form von Krankheit oder Leiden, über Menschen auf dem Sterbebett und Qualen spricht, und wenn sie diesen morbiden Geschmack für das Unheilsame und das Grausame kultivieren und daraus ihre grundlegenden Gesprächsthemen bilden, dann bringen sie einen ähnlichen Gedankenstrom zu sich. Dieser Gedankenstrom wird mit Bildern von Krankheit, Leiden und ekelerregenden Dingen gefüllt sein. Auf einen gesunden Geist wirkt dieser Strom ein und wird ihm schließlich Krankheit und Leid bringen. Wenn wir viel über kranke Menschen sprechen oder uns viel unter ihnen aufhalten und ständig an sie denken, werden wir, aus welchem Grund auch immer, einen kranken Gedankenstrom auf uns ziehen, dessen schlechte Folgen sich schließlich in unserem Körper materialisieren werden. Wir müssen viel mehr tun, um uns selbst zu retten. Wenn Menschen miteinander über Geschäfte sprechen, ziehen sie einen Strom von Ideen und Vorschlägen an. Je mehr sie sich einig sind, desto mehr ziehen sie diesen Gedankenstrom an. Und desto mehr Ideen und Vorschläge zur Verbesserung und Erweiterung ihres Geschäfts erhalten sie. Auf diese Weise schafft die Konferenz oder Diskussion unter den Kernmitgliedern des Unternehmens oder der Körperschaft die Kraft, die ihr Geschäft antreibt. Reisen Sie in der ersten Klasse, übernachten Sie in erstklassigen Hotels und kleiden Sie sich so teuer, wie es Ihr Geldbeutel zulässt, ohne dabei ins Extreme zu verfallen. Diese Dinge werden Ihnen helfen, sich in einen Strom relativer Macht und des Erfolgs einzureihen. Wenn Ihr Geldbeutel diese Ausgaben jetzt nicht rechtfertigt oder Sie denken, dass er sie nicht rechtfertigt, können Sie beginnen, mit dieser Mentalität zu leben. Das wird Sie dazu bringen, die ersten Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Erfolgreiche Menschen in der Finanzwelt leben dieses Gesetz unbewusst. Der Wunsch zu demonstrieren beeinflusst diesen Kurs. Aber es gibt noch eine andere Kraft und einen anderen Faktor, der sie antreibt, eine Weisheit, deren sich ihr materieller Verstand kaum bewusst ist. Es ist die Weisheit des Geistes, die ihnen sagt, dass sie in den Gedankenstrom erfolgreicher Menschen eintauchen und sich von diesem Strom zum Erfolg führen lassen sollen. Es ist kein vollkommener Erfolg, aber er ist gut, soweit er gehen kann. Wenn wir uns ständig auf das konzentrieren, was fälschlicherweise als Wirtschaft bezeichnet wird, immer auf der Suche nach billigen Unterkünften, Lebensmitteln und Flugtickets sind, tauchen wir in den Gedankenstrom der billigen, unterwürfigen und ängstlichen ein. Unsere Lebensanschauung und unsere Pläne werden davon beeinflusst und verzerrt. Unerschütterlicher Mut und Unternehmergeist werden gelähmt. Um es mit dem alten Sprichwort zu sagen, ohne Risiko kein Gewinn, wir werden in diesen Strom hineingesogen und sein Einfluss wirkt immer auf uns ein. Wir spüren sofort, wenn wir in die Gegenwart erfolgreicher Menschen kommen und sie tun ihr Bestes, um uns zu meiden. Sie spüren in uns das Fehlen des Elements, das ihnen ihren relativen Erfolg beschert. Es wirkt wie eine Barriere, die verhindert, dass ihre Sympathie zu uns fließt. Sympathie ist ein sehr wichtiger Faktor im Geschäftsleben. Trotz Opposition und Konkurrenz verbindet eine gewisse Strömung der Sympathie die erfolgreichsten Menschen. Die Manie der Billigkeit ist Teil des Gedankenstroms der Angst und des Versagens. Der Gedankenstrom der Angst und des Scheiterns und der Gedankenstrom des Mutes und des Erfolges vermischen und vereinen sich nicht in den Individuen, die sich in diesen jeweiligen Gedankenströmen befinden. Sie bekämpfen sich gegenseitig, und zwischen den beiden Arten des Denkens wird eine Barriere errichtet, die undurchdringlicher ist als Steinmauern. Sie lebt ganz in einer Idee, in der Idee, ohne die es keine Veränderung gibt, und im Gedankenstrom aller anderen Gemüter, die diese Idee tragen. Im Extrem gibt es keine Reform, nur das, was zu weit getrieben werden kann. Der Schaden eines solchen Extrems liegt in der Person, die es vorantreibt und den Geist, das Urteilsvermögen und die Vernunft verzerrt. Alles, was auf einer Seite steht, macht Fanatiker, Verrückte und Irre. Ob es sich um eine Idee über eine Kunst, ein Studium, eine Wissenschaft, eine Reform oder eine Bewegung handelt. Es verbindet Extremisten aller Menschen in dieser Reihenfolge und Denkrichtung, unabhängig von ihren Spezialitäten. Oft enden solche Menschen damit, dass sie zu wütenden Hassern aller Andersdenkenden werden, und indem sie hassen, verwenden sie ihre Kraft darauf, sich selbst in Stücke zu reißen. Die sichere Seite liegt darin, sich täglich dem Gedankenstrom der Weisheit des unendlichen Geistes zuzuwenden. Wenn diese Weisheit mehr angerufen wird, werden sich unsere Reformen und Organisationen zum Wohle des Ganzen nicht in interne Probleme verwickeln. Wenn sie so organisiert sind, wie sie jetzt durchgeführt werden, werden sie bei ihrer Geburt den Gedankenstrom des Hasses und der Feindseligkeit gegenüber dem Unterdrücker und dem Monopolisten zulassen. Genau diese Kraft erzeugt Streit und Zwietracht unter den Mitgliedern. Es ist eine Kraft, die dazu benutzt wird, zu zerstören, anstatt aufzubauen. Es ist, als würde man das Feuer, das zur Dampferzeugung in den Kesseln verwendet wird, im ganzen Gebäude ausbreiten. Wenn Menschen sich versammeln und in irgendeiner Weise ihren Unmut gegeneinander äußern, ziehen sie mit zehnfacher Kraft einen Strom schädlicher Gedanken an. Denn je mehr Menschen sich in einem Ziel vereinen, desto mehr Kraft ziehen sie an, um dieses Ziel zu erreichen. Der Gedankenstrom, der von den chronischen Nörglern, den Ungeduldigen und den Skandalisierern angezogen wird, wird ihren Körpern schaden. Denn jeder Gedanke, der im Geist gehalten wird, ist derjenige, der sich am meisten im Körper materialisiert. Wenn wir ständig über die Unzulänglichkeiten anderer Menschen nachdenken und sprechen, ziehen wir diesen Gedankenstrom zu uns selbst an und nehmen daher genau diese Unzulänglichkeiten in uns auf. Wir haben in früheren Büchern gesagt, dass Reden Kraft erzeugt und dass je mehr Menschen in Sympathie miteinander reden, desto größer das Volumen und die Kraft des Gedankenstroms, der erzeugt und angezogen wird, im Guten wie im Schlechten. Eine Gruppe von Klatschbasen, die nie die Köpfe zusammenstecken können, ohne die Fehler der Abwesenden hervorzuheben, arbeiten unbewusst an einem Gesetz mit schrecklichen Folgen für sie selbst. Der Klatsch ist faszinierend, der Skandal erheiternd und der Überblick über die Fehler unserer Freunde, Nachbarn oder Feinde ist fast so erregend wie Champagner. Aber am Ende bezahlen wir teuer für diese Vergnügungen. Würden sich nur zwei Menschen in regelmäßigen Abständen treffen und über Gesundheit, Kraft und Stärke des Körpers und des Geistes sprechen und dabei ihren Geist öffnen, um vom Höchsten die beste Idee über die Mittel und Wege zur Sicherung dieser Segnungen zu erhalten, so würden sie einen Gedankenstrom dieser Idee an sich ziehen. Wenn diese zwei oder mehr Personen diese Gespräche über diese Themen zu regelmäßigen Zeiten und an regelmäßigen Orten führen würden und Freude an solchen Kommunikationen finden würden, wenn sie diese Gespräche ohne Zwang, ohne Streit und ohne vorgefasste Meinungen führen und nicht zulassen, dass sich ein Hauch von Klatsch oder Tadel von anderen in ihr Gespräch einschleicht, dann werden sie am Ende des Jahres, am Ende des Jahres, am Ende des Jahres, am Ende des Jahres, am Ende des Jahres, am Ende des Jahres, am Ende des Jahres überrascht sein. Dann werden sie am Ende des Jahres überrascht sein, wie wohltuend die Ergebnisse für Geist und Körper sind. Denn indem sie dies tun und sich in einer stillen Bitte an den Höchsten um die beste Idee verbinden, werden sie einen Strom goldener Lebenskraft zu sich ziehen. Lass zwei den Anfang machen, denn es ist nicht einmal leicht, zwei Menschen zu finden, die sich einig sind und gemeinsam die vorgeschlagenen Ergebnisse herbeiführen wollen. Der Wunsch nach solchen Treffen muss spontan sein und jedes andere Motiv wird den höchsten Gedankenstrom zum Guten ausschließen. Die alten Erweckungs- oder Lagerversammlungen brachten durch das gemeinsame Wirken und den Wunsch mehrerer Personen einen Gedankenstrom hervor, der die Ekstase, den Eifer und die Begeisterung verursachte, die diese Versammlungen kennzeichneten. Der amerikanische Indianer strebte in der Raserei seines Kriegstanzes nach einem ähnlichen Gesetz. Er brachte durch die Kraft des vereinten Wunsches ein Element und einen Gedankenstrom zu sich, der ihn anregte und sogar berauschte. Sein einziger Wunsch war es, diesen geistigen Rausch auf sich zu ziehen. Je mehr Köpfe in die gleiche Richtung arbeiteten, desto schneller würde das gewünschte Ergebnis eintreten. Der wahre Redner zieht in seinem täglichen Bemühen einen Gedankenstrom in sich auf, der, wenn er ihn an seine Zuhörer weitergibt, diese erregt. Das Gleiche gilt für den inspirierten Schauspieler oder die Schauspielerin. In erster Linie ziehen sie ein höheres und mächtigeres Gedankenelement an sich, das durch sie hindurchfließt und auf das Publikum wirkt. Wenn ihr dann zu sehr mit euren eigenen Fehlern beschäftigt seid, werdet ihr nach denselben Gesetzen immer mehr von deren Gedankenstrom anziehen und so diese Fehler verstärken. Es genügt, wenn du diese Fehler an dir selbst erkennst. Sagen sie nicht immer von sich selbst: ich bin schwach, ich bin feige, ich bin schlecht gelaunt oder ich bin leichtsinnig. Ziehe den Gedankenstrom der Stärke, des Mutes, der Ausgeglichenheit, der Besonnenheit und aller anderen guten Eigenschaften an. Behalte das Bild dieser Qualitäten in deinem Geist und mache sie zu einem Teil von dir. Manchmal haben sie sich tagelang mit dem Anzug, den sie kaufen wollten, mit dem Schnitt, der Farbe und der Mode eines Kleides, mit der Wahl der Frisur oder der Krawatte beschäftigt, bis sie an nichts anderes mehr gedacht haben als an die Kleidung, den Hut, die Frisur, das Kleid, die Krawatte oder irgendein anderes Detail des Lebens. Vielleicht haben sie sich nicht entscheiden können, was sie kaufen sollen, und dann haben sie sich vielleicht tagelang von den Wellen der Unentschlossenheit mitreißen lassen. Sie haben sich in den Gedankengang von tausenden anderer Menschen eingeklinkt, die sich ständig in diesem Zustand befinden. Der sicherste Weg für eine junge Frau, hässlich zu werden, ist es, unzufrieden, launisch und wütend zu sein, sich zu beschweren und andere zu beneiden. Denn in solchen Stimmungen bringt sie die unsichtbare Substanz der Gedanken in sich hinein, die auf ihren Körper wirkt und ihn schädigt. Sie verdirbt den Teint, macht Linien und Falten im Gesicht, spitzt die Nase zu und verwandelt das Gesicht der Jugend in kürzester Zeit in das des Alters. Ich will hier nicht moralisieren oder sagen, dass man dies oder jenes nicht tun sollte. Es geht einfach um Ursache und Ergebnis. Wenn Sie Ihr Gesicht ins Feuer legen, wird es vernarbt und entstellt sein, weil ein Element darauf einwirkt. Wenn du deinen Geist in das Feuer der Missgunst, des Neides oder der Eifersucht stellst, wird auch er vernarbt, verbrannt und entstellt werden, weil ein Element so real ist wie das Feuer. Obwohl es in diesem Fall unsichtbar ist, wirkt es auch auf ihn ein. Alles Schlechte und Unvollkommene, wie zum Beispiel unangenehme Charaktereigenschaften bei anderen, unangenehme Dinge zu hören oder zu sehen, sollte so schnell wie möglich aus unserem Geist entfernt werden. Andernfalls werden sie, wenn wir über sie meditieren, unseren Gedankenstrom anziehen. Sie werden dann zu dauerhaften geistigen Elementen und diese werden sich mit der Zeit in entsprechende physische Elemente materialisieren. Wenn wir immer an die Person denken, die etwas Falsches tut, ist es wahrscheinlicher, dass wir das selbst sind. Versuchen wir also, mit Hilfe der höchsten Macht in den Gedankenstrom gesunder, natürlicher, starker und schöner Dinge zu gelangen. Versuchen wir, Gedanken an Krankheit, Leiden, Deformierung oder Mangel zu vermeiden. Es ist besser, ein Getreidefeld oder die rollenden Wellen zu betrachten, als sich in die Schrecken eines Eisenbahnunfalls zu vertiefen. Wir sind uns nicht bewusst, wie sehr uns das unaufhörliche Festmahl des Schreckens, das uns die Tagespresse bereitet, körperlich und geistig deprimiert. Wir rufen bei der Lektüre einen Gedankenstrom hervor, der voller Dinge und Bilder des Schreckens und des Leids ist. Damit stellen wir uns in Verbindung und Einheit mit allen anderen morbiden und kranken Gemütern, die in diesem Strom leben und sich daran erfreuen. Er führt nicht zum Leben, sondern zu Krankheit und Tod. Weder für andere noch für sich selbst ist es von Nutzen, über jeden Brand, jede Explosion, jeden Mord, jeden Raub oder jedes Verbrechen Bescheid zu wissen, von dem die Zeitungen täglich berichten. Wenn wir Notizen lesen, die von zynischen und sarkastischen Gemütern geschrieben wurden, die so verzerrt sind, dass sie nur die Fehler der anderen sehen können und am Ende nicht in der Lage sind, irgendwo das Gute zu sehen, bringen wir ihren schädlichen Gedankenstrom auf uns und werden eins mit ihm. Der Pfeil, der immer in böser Absicht und mit Sarkasmus gebogen ist, ist für denjenigen, der ihn aussendet, am tödlichsten. Mit anderen Worten, der Mensch, der diesen Gedankenstrom immer wieder einlädt und kultiviert, heißt das Unbehagen, die Krankheit und das Unglück willkommen, das er ihm mit Sicherheit bringen wird. Und wenn wir zu sehr in seinen Geist eindringen, laden wir ähnliche Ergebnisse ein. Du kannst in deinen Gewohnheiten ordentlich, vorsichtig und methodisch sein und bei deiner Arbeit genau und sorgfältig vorgehen. Wenn sie jedoch mit Menschen verkehren, die nachlässig und schlampig sind, können sie bei sich selbst eine Tendenz feststellen, ebenfalls nachlässig und schlampig zu sein. Außerdem fällt es ihnen schwer, ihre frühere saubere, methodische und geordnete Arbeitsweise wieder aufzunehmen und auszuführen. Denn du hast nicht nur etwas von dem nachlässigen Verstand oder dem Verstand, dem die Geduld fehlt, sich überhaupt zu entspannen, aufgesogen, sondern das Fragment des Verstandes, das du aufgesogen hast, wirkt wie ein Magnet, um seinen Strom ähnlicher Gedanken zu dir zu ziehen. Wenn ein Übel bekannt ist, ist es bereits halb geheilt. Sei dir bewusst, dass, wenn du dich in einem unangenehmen Gemütszustand befindest, ein Gedankenstrom eines solchen unangenehmen Gemütszustandes auf dich einwirkt. Seien sie sich bewusst, dass sie dann in einer Art elektrischer Verbindung mit vielen kranken und morbiden Gemütern stehen, die alle unangenehme Gedanken erzeugen und sich gegenseitig senden. Das nächste, was sie tun müssen, ist zu beten oder zu verlangen, dass sie aus diesem Strom von schlechten Gedanken herauskommen. Das können sie nicht allein aus eigener Kraft tun. Sie müssen die höchste Macht bitten, sie davon abzulenken. Wir können mehr und mehr den Strom der Gedanken an lebendige, lebhafte, lustige Dinge einladen. Das Leben sollte voll von Spiel sein. Ständige Ernsthaftigkeit ist der Traurigkeit und Melancholie sehr nahe. Tausende von Menschen leben zu sehr in dem Gedankenstrom der Ernsthaftigkeit. Selten sind die Gesichter, die einen lächelnden Ausdruck tragen. Manche lächeln überhaupt nicht, andere haben vergessen, wie man lächelt, und es tut ihnen sogar weh, zu lächeln oder andere lächeln zu sehen. Krankheit und Unwohlsein nähren sich von einer immer frischeren Aktivität. Aufgrund der ernsten Stimmung verstärkt sich die Gewohnheit ständig, die traurige Fähigkeit, sich mit einer Krankheit zu beschäftigen, die anfangs vielleicht nur eine Kleinigkeit ist. Die Menschen verfangen sich so sehr in dieser Strömung, dass sie aus irgendeiner unbedeutenden Irritation in irgendeinem Teil des Körpers eine unglückliche Krankheit erfinden. Viele materielle Dinge dienen dazu, einen Gedankenstrom abzulenken, der unangenehm auf dich wirkt. Sie müssen täglich eine Reihe von unangenehmen Symptomen haben. Sie scheinen mit der täglichen Routine des Lebens verbunden zu sein. Der Frühstückstisch, die Möbel, das Gespräch und sogar die Menschen um sie herum scheinen sich an sie zu erinnern. Auf Reisen sind sie manchmal ganz verschwunden. Der Anblick einer anderen Umgebung lenkt den Gedankengang ab. Materielle Heilmittel können vorübergehend das gleiche Ergebnis haben. Das gleiche gilt für einen plötzlichen Wechsel des Lebens oder der Beschäftigung. Aber all dies sind sekundäre Hilfen für die höchste Macht. Der Gedankenstrom der Angst ist überall. Alle Menschen fürchten etwas. Krankheit, Tod, Verlust von Vermögen, Verlust von Freunden oder irgendetwas anderes. Jeder hat seine Lieblingsangst. Sie erstreckt sich auf die banalsten Details des Lebens. Die Straßen sind voll von Menschen, die, wenn sie sonst nichts fürchten, Angst davor haben, nicht in den Zug oder den nächsten Waggon zu kommen. Je empfindlicher sie für Gedankeneindrücke sind, desto anfälliger sind sie dafür, von diesem Gedankenstrom der Angst beeinflusst zu werden. Bis dein Geist auf die ständige Aufforderung des höchsten Geistes hin für dich einen Panzer aus positiven Gedanken aufbaut, der ihm den Zugang verwehrt. Du kannst mit diesem Aufbau beginnen, indem du jedes Mal, wenn du auf die oben beschriebene oder eine andere unangenehme Weise betroffen bist, sagst: Ich weigere mich, diesen Gedanken und den geistigen Zustand zu akzeptieren, den er mir gebracht hat und der meinen Körper beeinträchtigt. Beginnen Sie dann, den Strom des schlechten Gedankens umzuleiten. Jeder Mensch hat eine Lieblingsangst, eine Krankheit, die er vielleicht nie hatte, aber er hat immer etwas gehabt, das er zu verlieren fürchtet. Irgendeine Kleinigkeit, und sei es nur ein Wort, ein Satz, der von einer anderen Person geäußert wird, bringt diese Lieblingsangst sofort in den Sinn. Aufgrund einer langen Gewohnheit kehrt der Geist sofort zu dieser Angst zurück, öffnet sich ihr, und der ganze Gedanke, das Volumen und die Strömung strömt herein und wirkt auf sie ein. Er wirkt und schwingt in dem besonderen Akkord seiner Natur, der jahrelang seine Lieblingsschwäche zum Klingen gebracht hat. Dann wird der Körper irgendwie auf unangenehme Weise beeinflusst. Es gibt tausend verschiedene Symptome. Der Körper kann schwach und zittrig werden. Es kann zu Appetitlosigkeit, Zittern, trockener Zunge, schlechtem Geschmack im Mund, Schwäche in den Gelenken, Schläfrigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und vielen anderen unangenehmen Empfindungen kommen. Diese Symptome werden oft als Malaria eingestuft. In gewissem Sinne ist die Bezeichnung richtig, nur ist es in vielen dieser Fälle eine schlechte Atmosphäre oder Gedankenströmung, die auf unseren Geist einwirkt. Und nicht die vermeintlich schlechte materielle Atmosphäre, kein Zweifel. Eine Atmosphäre voller pflanzlicher oder tierischer Fäulnis wird viele Menschen beeinträchtigen. Manche leben jedoch jahrelang inmitten von stehenden Pfützen und Sümpfen und werden nie gestört. Andere, die abseits solcher Orte im trockenen Hochland leben, schon. Sie haben sich eine Denkweise der Angst angeeignet. Versetzen Sie sich in ein Haus, in dem es vor kurzem einen Schreck oder eine Panik gegeben hat, auch wenn Sie nichts davon wissen. Am Tag zuvor fühlten Sie sich gut und stark. Sie wachen morgens auf und schon bald wirkt sich diese ganze Kette von unangenehmen Empfindungen auf Sie aus, weil das Haus oder der Ort mit einem Strom von Angstgedanken durchtränkt ist. Wenn man eine Stadt oder ein Land in Verbindung mit einer tödlichen Epidemie oder einem großen Unglück in Angst versetzt, werden viele sensible Menschen, die wahrscheinlich keine Angst vor dieser Epidemie oder diesem Unglück hatten, davon betroffen sein. Unglücklicherweise trifft diese Gedankenströmung sie an ihrem besonderen Schwachpunkt. Ein Fanatiker sagt eine große Katastrophe voraus. Die Boulevardpresse greift sie auf, bringt sie, macht sie lächerlich, schreibt aber weiter darüber. Das bringt eine Menge Leute zum Nachdenken und zum Reden. Je mehr Menschen reden, desto mehr wird diese schädliche Kraft erzeugt. Das Ergebnis ist, dass Tausende von Menschen auf unangenehme Weise davon betroffen sind, manche auf die eine, manche auf die andere Weise, weil die volle Kraft dieses Angstvolumens auf sie einwirkt. Manche sterben direkt, ohne die Ursache zu kennen, öffnen ihren Geist dafür, bewohnen ihn im Verborgenen, denken nicht daran, sich zu wehren, bis schließlich der Geist, der eine solche Last nicht mehr tragen kann, das Band, das ihn an den Körper bindet, zerreißt. Je eindrucksvoller der Gedanke über dich ist, desto eher wird er dich beeinflussen. Aber du kannst deinen Geist trainieren, diesen Gedanken zu schließen. Du kannst ihn allmählich trainieren, die Tür der Schwäche festzuschließen und nur die der Stärke offen zu halten. Du kannst dies tun, indem du den Zustand des Geistes kultivierst, um den Zustand des Geistes und den Gedankenstrom, der von Gott oder der höchsten Macht des Guten kommt, zu dir zu ziehen und aufrechtzuerhalten. Der Eindruck, die Fähigkeit oder das Vermögen, Gedanken zu empfangen, ist eine Quelle von Stärke oder Schwäche. Die feinen, sensiblen und hochentwickelten Gemüter von heute tragen oft die schwächeren Körper, weil sie durch Unwissenheit immer einige der Strömungen des Bösen einladen, ohne von deren Existenz oder den Mitteln, sie loszuwerden, zu wissen. Sie umwerben unwissentlich diese Gedanken oder setzen sich ihnen aus. Unzureichende individuelle Assoziation ist eine wichtige Quelle für solche Äußerungen. Die feinere weibliche Organisation hat eine größere Sensibilität für jede Schattierung und jeden Strahl von Gedanken über sie, ob gut oder schlecht. Männer, die in ihre Geschäfte vertieft sind, erzeugen eine Zeit lang eine gewisse Positivität, die den Strom der Angst vertreibt, aber diese Positivität kann nicht immer anhalten. Aus diesem Grund leiden die Frauen in der Privatsphäre ihrer Häuser tausendmal mehr, als es den Männern bewusst ist. Der Durchschnittsmann hält das für den Weg der Frau und wundert sich, warum sie so voller Nervosität, Schwaden, Vorstellungen und Krankheiten ist. Wenn du dem unendlichen Geist vertraust, dich aus all diesen Krankheitsorganismen herauszuholen, wird dieser Geist irgendwie viele materielle Hilfen bringen, mit denen er dich unterstützen kann. Dieser Geist wird dir Medikamente, Nahrungsmittel, Umgebungen und Veränderungen vorschlagen, die dir nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft helfen, sodass sie, wenn sie geheilt sind, für immer geheilt sind. Ein fröhlicher, erfolgreicher und hoffnungsvoller Geist, und kein Geist ist fröhlich, hoffnungsvoll und erfolgreich, ohne der Unendlichkeit näher zu sein, als ein deprimierter, saurer und düsterer. Ob es nun das Gemüt deines Arztes oder das Gemüt deines Freundes ist, es wird dir aus dem Strom der schädlichen Gedanken heraushelfen. Betrachte diesen Geist als eine Hilfe aus der Unendlichkeit, aber setze nicht dein ganzes Vertrauen in diesen Menschen. Setze großes Vertrauen in die höchste Macht, die dir das Individuum als vorübergehende Hilfe geschickt hat, bis deine geistigen Glieder stark genug sind, dich zu tragen. Je mehr du dich auf den Gedankenstrom einlässt, der aus dem unendlichen Geist kommt, desto mehr wirst du ein Teil dieses Geistes, genauso wie du ein Teil jeder niedrigen, krankhaften, unheilsamen geistigen Ader werden kannst. Je schneller du dich diesem Strom öffnest, desto schneller wirst du erfrischt und körperlich und geistig erneuert. Sie werden ständig zu einem erneuerten Wesen. Veränderungen zum Besseren treten immer schneller ein. Ihre Kraft, Ergebnisse zu erzielen, nimmt zu. Allmählich verlierst du alle Angst, da dir immer eindringlicher gezeigt wird, dass es nichts zu fürchten gibt, wenn du dich im Gedankenstrom des unendlichen Guten befindest. Du erkennst mit größerer Klarheit, dass es eine große Macht und Kraft gibt, die sich um dich kümmert. Du bist erstaunt über die Tatsache, dass, wenn dein Geist in der richtigen Richtung ist, alle materiellen Dinge mit sehr wenig äußerer oder physischer Anstrengung zu dir kommen. Ihr werdet dann erstaunt sein, dass der Mensch sich ständig bemüht und sich selbst umbringt, während er sich durch diese Überanstrengung das runde Gut der Gesundheit, des Glücks und des materiellen Wohlstands selbst nimmt. Ihr alle zusammen werdet sehen, dass ihr in diesem Verlangen nach dem höchsten Gut zu einer größeren Macht heranwachst, als ihr euch je erträumt habt. Ihr werdet erkennen, dass das wirkliche Leben, das für die wenigen Erwachten jetzt und für die vielen in der Zukunft bestimmt ist, ein schillernder Traum ist, eine ständige Erkenntnis, dass das Dasein eine Glückseligkeit ist, eine Gelassenheit und Zufriedenheit ohne Verzagtheit, eine Transaktion von Vergnügen zu Vergnügen und von Größerem zu Größerem. Wenn du mehr und mehr in den Strom des unendlichen Geistes eintrittst, entdeckst du, dass keine anstrengende Arbeit von dir verlangt wird, sondern dass, wenn du dich vertrauensvoll auf diesen Strom einlässt und dich von ihm tragen lässt, wohin er will, alles Notwendige zu dir kommen wird. Wenn man in den richtigen Gedankenstrom eintritt, kann man eine Zeit lang ein größeres körperliches und geistiges Unbehagen verspüren. Das liegt daran, dass das neue Element, das in dir wirkt, dich empfindlicher für die Gegenwart des Bösen macht. Das Neue verdrängt das Alte. Der neue Gedankenstrom sucht und entdeckt jeden kleinen Fehler in deinem Geist, der vorher unbemerkt blieb, und stößt ihn ab. Das verursacht einen Kampf, und Geist und Körper sind eine Zeit lang unangenehm davon betroffen. Es ist wie bei der Reinigung eines Hauses, ein Vorgang, der gewöhnlich viel Staub und Unruhe mit sich bringt. Der neue Geist, den sie anrufen, reinigt ihr geistiges Haus. Die Macht des Gedankenstroms, den sie zu sich ziehen können, ist unbegrenzt, und es gibt auch keine Grenzen für die Dinge, die der Einzelne in der Zukunft durch ihn tun kann. Manche Menschen ziehen Gedanken von so hoher Qualität zu sich, dass sie das erreichen, was manche als Wunder bezeichnen würden. Das Geheimnis dessen, was man Magie nennt, liegt in der Fähigkeit des menschlichen Geistes, einen immer feineren und kraftvolleren Gedankenstrom anzuziehen. Eine Art und Weise, Mut und Mutigkeit zu kultivieren, bedeutet das Gleiche. Geistesgegenwart impliziert die Beherrschung des Geistes. Feigheit und Mangel an geistiger Kontrolle bedeuten mehr oder weniger dasselbe. Feigheit hat ihren Ursprung in der Eile, in der Gewohnheit der Eile oder im Mangel an Ruhe. Jeder Erfolg beruht auf geistigem oder körperlichem Mut, jeder Misserfolg auf Zaghaftigkeit. Man kann den Mut kultivieren und vermehren, in jeder Minute und Stunde des Tages. Du kannst die Genugtuung haben zu wissen, dass du bei allem, was du tust, zwei Dinge erreicht hast, durch die Sache selbst und durch die Art und Weise, wie du sie tust. Fügen sie sich selbst immer wieder ein weiteres Atom der Qualität des Wertes hinzu. Du kannst dies tun, indem du Überlegung kultivierst. Besonnenheit beim Sprechen, beim Gehen, beim Schreiben, beim Essen. Bewusstheit in allem. Es gibt immer ein wenig Angst, wenn man in Eile ist. Wenn man sich beeilt, den Zug zu erreichen, hat man Angst, zurückzubleiben, und damit kommt die Angst vor anderen Möglichkeiten. Wenn man sich beeilt, um zu einer Party oder zu einem Treffen mit einer Person zu kommen, fürchtet man etwas Böses oder ein Unglück, das einen daran hindert, rechtzeitig anzukommen. Diese Denkgewohnheit kann so weit gehen, dass sie den Geist eines Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort durchdringt und Verlustängste hervorruft, obwohl es gar keinen Verlust zu erleiden gibt. Ein Beispiel: Ein Mensch kann sich beeilen, um eine Straßenbahn zu erwischen, und sich so verhalten und fühlen, als ob er einen großen Verlust erleiden würde, wenn er nicht in diesen bestimmten Wagen einsteigt, obwohl vielleicht ein anderer in der Nähe ist oder er höchstens 2 oder 3 Minuten warten muss. Die Angst, diese 3 Minuten zu warten, wächst jedoch zu einem Berg an und wird zu einer unangenehmen Möglichkeit. Aus reiner Gewohnheit kann ein ähnlicher Zustand der Eile das Gehen, Essen und Schreiben dieser Person kennzeichnen. Kurz gesagt, er wird sich auf alles auswirken, was sie tut. Und ebenso wird es für diese Person immer schwieriger werden, mit Ruhe und Bedacht zu handeln. Die Geistes- oder Gefühlsqualität, die all diesen übereilten Geisteszuständen und den daraus resultierenden übereilten Handlungen zugrunde liegt, ist die Angst. Angst ist in Wirklichkeit die Bezeichnung für die mangelnde Fähigkeit, unseren Verstand zu kontrollieren oder mit anderen Worten, die Art der Gedanken, die wir denken oder äußern, zu kontrollieren. Es ist diese Art von unbewusstem mentalen Training, das sehr weit verbreitet ist und einen permanenten Zustand des Geistes erzeugt, der bei der geringsten trivialen Unterbrechung oder Enttäuschung anfälliger für große und kleine Paniken ist. Sie verursacht Enttäuschungen, wenn sie nicht notwendig sind. Es ist der immer offene Keil, der den Gedankenstrom der Angst immer mehr einlässt. Denn wenn du die Angst vor einer Sache kultivierst, kultivierst und verstärkst du die Angstreaktion in allen Dingen. Wenn sie eine halbe Stunde lang in Angst sitzen und daran denken, dass die Kutsche sie nicht rechtzeitig zum Schiff oder zum Zug bringen wird, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie bei jedem unbedeutenden Ereignis oder Hindernis, das auf dieser bestimmten Reise auftritt, in eine Reihe von kleinen Paniken verfallen. Diese geistige Gewohnheit wird bei den sogenannten kleinen Dingen kultiviert. Sie schreiben, nähen oder machen eine Arbeit, die sie sehr interessiert und bei der sie nicht unterbrochen werden möchten. Wenn sie nähen und die Schere aufheben, die auf den Boden gefallen ist, tun sie das in einem Moment der Ungeduld und mit einer krampfhaften Bewegung. Ihr Geist ist, wie man so schön sagt, mit seiner Arbeit beschäftigt und sie lassen ihren Geist nicht davon ab, während sie die Schere aufheben. Sie versuchen gedanklich mit ihrer Arbeit fortzufahren und gleichzeitig die Schere in die Hand zu nehmen. Sie machen die Bewegung, sie aufzuheben, aber die Muskeln und die Bewegung des Körpers sind einen Moment lang unangenehm und lästig, weil sie sich eine Sekunde lang weigern, die Kraft aufzubringen, die dieser Akt erfordert. Wenn man sich unbewusst weigert, wird jede Handlung unangenehm und lästig, weil man nicht genug Kraft hat, um sie leicht auszuführen. Es mit einem schwachen Körper zu tun, bedeutet eine größere Anstrengung. Du hast die Macht, deine Kraft sofort in jeden Muskel zu stecken, was die Handlung leichter und angenehmer macht. Diese Fähigkeit, Kraft auf jedes beliebige Teil zu geben, wird durch ihre Kultivierung gesteigert, und du kannst viel mehr und auf bessere Weise durch diese Kultivierung der Überlegung tun, denn die Überlegung kann so schnell sein wie das Denken, je mehr du deinen Geist in dieser Richtung trainierst. Wenn du eine Stecknadel aufhebst oder eine Schnur in Eile zubindest, tust du das nicht nur, weil du die Handlung als lästig empfindest, sondern weil du befürchtest, dass sie dich für einen Moment des Vergnügens beraubt. Du hast deinen Geist wieder für den Gedankenstrom der Angst geöffnet, die Angst, etwas zu verlieren. Die Kultivierung des Mutes beginnt mit der Kultivierung der Besonnenheit bei diesen kleinen Handlungen. Besonnenheit und Mut stehen in engem Zusammenhang mit Angst und Eile. Wenn wir nicht lernen, unsere Kraft bei der Ausführung der kleinsten Handlung richtig zu beherrschen, wird es uns viel schwerer fallen, sie bei der Ausführung aller Handlungen zu beherrschen. Wenn wir analysieren, was wir haben, werden wir feststellen, dass wir in unserem Geist versuchen, mit zu vielen Dingen umzugehen. Jetzt gibt es nur noch eine relativ kleine Menge, mit der wir uns bei jeder Transaktion oder bei jeder Handlung befassen müssen, und wir müssen nur einen Schritt nach dem anderen tun. Wir müssen die nötige Kraft und nichts anderes in diesen einen Schritt stecken. Wenn wir ihn getan haben, können wir den nächsten tun. Je mehr wir unseren Geist trainieren, sich auf einen einzigen Schritt zu konzentrieren, desto mehr steigern wir die Fähigkeit, unsere gesamte Kraft gleichzeitig in eine bestimmte Richtung zu schicken. Diese Kraft reicht bis in die sogenannten kleinsten Details des täglichen Lebens und muss auch dort eingesetzt werden. Auf diese Weise werden Überlegung und überlegtes Handeln zur Gewohnheit, und wir sind uns in gewisser Weise nicht mehr bewusst, dass wir sie bewusst tun. Genauso wie wir uns nach langem Training nicht mehr bewusst sind, dass wir uns in die entgegengesetzte und falsche Richtung beeilen. Schüchternheit ist oft die Folge davon, dass wir zu viele Schwierigkeiten oder Schrecken auf einmal in Betracht ziehen. In der materiellen Realität haben wir es nur mit einer einzigen zu tun. Wenn wir uns dem zuwenden, was wir haben, zum Beispiel ein unangenehmes Gespräch mit einer unfreundlichen, jähzornigen, aufdringlichen Person, neigen wir dazu, uns mit dem ganzen Gespräch zu beschäftigen, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und es als etwas notwendigerweise Schwaches oder Unangenehmes in den Geist zu projizieren. Vielleicht haben wir heute Morgen, als wir uns angezogen haben, darüber nachgedacht, aber eigentlich sollten wir uns anziehen. Das Anziehen wird ein notwendiger Schritt für das Vorstellungsgespräch sein, ebenso wie die Wahl der richtigen Kleidung. Möglicherweise beschäftigten sich unsere Gedanken mit diesem Thema, während wir aßen, aber wir waren mit dem Essen beschäftigt und wollten so viel Freude wie möglich am Essen haben. Das war ein weiterer Schritt. Je erholsamer das Essen, desto kräftiger der Geschmack und desto mehr Kraft gab das Essen dem Körper. Möglicherweise überkam uns die Angst vor diesem Gespräch, als wir zu dem dafür vorgesehenen Ort gingen. Aber das Gehen gehörte uns, so wie es uns gehörte, so viel Vergnügen wie möglich aus dieser Tätigkeit zu schöpfen. Das war ein weiterer Schritt. Vergnügen ist die sichere Folge davon, dass wir Gedanken und Kraft in die Sache stecken, die wir gerade tun, und Schmerz irgendeiner Art, ob in der Gegenwart oder in der Zukunft, ist die sichere Folge davon, dass wir Gedanken und Kraft von der Handlung wegschicken, die wir in diesem Moment ausführen. Wenn wir uns anziehen, essen, spazieren gehen oder irgendetwas anderes tun, während unsere Gedanken bei etwas anderem sind, machen wir die gegenwärtige Handlung mühsam. Wir trainieren uns, jede Handlung lästig und unangenehm zu machen. Wir machen die gefürchtete Sache zu einer Gewissheit, denn was wir als etwas Unangenehmes in den Sinn bringen, ist eine reale Sache, eine Realität. Je länger wir es aussetzen, desto mehr Kraft fügen wir ihm zu und desto wahrscheinlicher wird es in der physischen Welt Realität. Um das zu erreichen, was wir alle wollen und anstreben, nämlich Glück, müssen wir unseren Geist und unsere Gedanken jederzeit und an jedem Ort vollkommen beherrschen. Eines der wichtigsten und notwendigsten Mittel, um dies zu erreichen, liegt in dieser Disziplin in Bezug auf die sogenannten kleinen oder trivialen Dinge. So wie die Disziplin und die Bewegung einer Armee mit dem Training der Beine und Arme der Soldaten beginnt. Wenn man voreilig ist und unbedeutende Details vernachlässigt, ist es leichter, seine Wachsamkeit zu verlieren oder durch das Unerwartete verwirrt zu werden. Und im Leben passiert immer das Unerwartete. Wir müssen unseren Verstand immer bei uns haben. Wir wollen, dass er immer am richtigen Platz ist, bereit in jeder Richtung eingesetzt zu werden. Unser Denken ist nicht am richtigen Platz, wenn wir einen Schnürsenkel binden und wir denken nicht an den Schnürsenkel. Wenn wir einen Bleistift aufspannen und uns auf eine der Sorgen des nächsten Tages konzentrieren, dann tritt sie in den Hintergrund. Und wenn wir unser ganzes Leben lang die Gewohnheit hatten, uns von der aktuellen Handlung abzuwenden und uns einer weit entfernten Handlung zuzuwenden, wird es immer schwieriger, sie wieder zu benutzen. Und noch schwieriger, sie sofort zu benutzen, wenn sie wieder benutzt wird. Unsere Gedanken bewegen sich von einer Sache zur anderen, mit einer Geschwindigkeit, die der von Elektrizität ähnelt. Und wir können diese Geschwindigkeit unbewusst trainieren, um immer von einer Sache zur nächsten zu wechseln, bis es fast unmöglich ist, sie 10 Sekunden lang auf einer Sache zu halten. Im Gegensatz dazu können wir uns durch die Kultivierung von Ruhe und Besonnenheit in allen Dingen antrainieren, unsere Gedanken so lange auf etwas zu kauen und zu fixieren, wie wir wollen. Auf diese Weise können wir uns in jeden gewünschten Geisteszustand versetzen, uns nach Belieben in den Schlaf oder in einen ebenso erholsamen Bewusstseinszustand wie den Schlaf versetzen. Dies ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten des menschlichen Geistes. Seinem Wissen und der Vergrößerung seiner Macht sind keine Grenzen gesetzt, und es gibt nichts, was innerhalb der Grenzen unserer Vorstellungskraft liegt und von ihm nicht verwirklicht werden kann. Die Schritte zu diesen Errungenschaften sind sehr klein, sehr einfach und relativ leicht, so einfach und leicht, dass manche sie aus diesem Grund ablehnen. Zweifellos waren diese Kräfte und viele Ergebnisse, die sich aus ihrer Ausübung ergeben, vor langer Zeit einigen wenigen bekannt. Aber jede Kraft oder jeder Geisteszustand, der sich aus ihr ergibt, kann einem englischsprachigen Volk durch die Verwendung eines englischen Wortes oder einer englischen Ausdrucksform deutlicher gemacht werden, als durch Begriffe, die aus anderen Sprachen entlehnt wurden. Die nordamerikanischen Indianer und die Orientalen hatten in einigen Fällen die Fähigkeit, alle Gedanken auszuschalten und ihren Geist in gewisser Weise leer zu machen. So waren sie nicht nur unempfindlich gegen Furcht, sondern dieser geistige Zustand machte auch ihren Körper fast unempfindlich gegen körperliche Leiden. Es war die Fähigkeit, diesen geistigen Zustand herbeizuführen, die den gefangenen Indianer in die Lage versetzte, allen Foltermethoden seiner Peiniger zu widerstehen. Er sang sein Todeslied unter Feuer und einer langsamen Verstümmelung des Körpers, die zu schrecklich ist, um sie zu beschreiben, und die nur wenige unserer Rasse ertragen könnten, ohne in einen Wahnsinn der Qualen zu verfallen. Der Indianer ist viel ruhiger und bedächtiger als die meisten unserer Rasse, sowohl in der geistigen als auch in der körperlichen Bewegung. Indem er diese Ruhe unbewusst kultiviert und ein weniger künstliches Leben führt als wir, hat er seine geistigen Kräfte gesteigert. Und eines der sicheren Ergebnisse davon ist die Beherrschung des Geistes über den Körper, die körperliche Schmerzen lindern und, als letzte Möglichkeit, gänzlich verbannen kann. Das Nachdenken über eine Bewegung oder eine Muskelbewegung, die so langsam ist, dass unser Geist Zeit hat, ihr zu folgen, gibt uns Zeit, an große und kleine Notfälle zu denken. Aber das Fehlen einer solchen Übung führt zu unbewussten körperlichen Handlungen. Diese Gewohnheit ist so tief verwurzelt, dass sich der Körper bewegt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Ungeschicklichkeit, Orientierungslosigkeit und mangelndes Fingerspitzengefühl sind die Folge mangelnder Beherrschung des Verstandes, verursacht durch unzureichende Überlegung oder, mit anderen Worten, durch eine antrainierte Unfähigkeit, sich die notwendige Zeit zu nehmen, um zu überlegen oder zu planen, was zu tun ist. Der erschrockene Mensch, der, wenn das Schiff plötzlich in Gefahr zu sein scheint, ziellos über das Deck rennt, und diese körperliche Handlung entspricht genau dem lebenslangen Zustand seines Geistes, dessen Gedanken immer von einer Sache zur anderen gehen. So wie ihn die Willkür ergriffen hat, bleibt der bedächtigere Mensch, dessen Verstand geschult ist, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen und seine Gedanken festzuhalten oder zu konzentrieren, standhaft und gibt sich so Zeit, um zu sehen, welche Fluchtmöglichkeiten es gibt. Diese beiden Menschen würden eine Stecknadel auf sehr unterschiedliche Weise und mit einer sehr unterschiedlichen geistigen Aktion und Methode aufheben. Den Mut zu trainieren bedeutet, sich auf eine bewusste Bewegung in allen Dingen vorzubereiten. Denn das ist einfach Training, die Kraft zu kauen und in Reserve zu halten und nicht mehr herauszulassen, als für den Moment notwendig ist. Keine geistige Eigenschaft ist so notwendig für den Erfolg wie der Mut. Und mit Mut meine ich nicht nur den Mut zum Handeln, sondern auch den Mut, über alltägliche Dinge nachzudenken. Tausende von Menschen wagen nicht daran zu denken, einen Schritt zu tun, der mit einem überdurchschnittlichen Geldaufwand verbunden wäre. Sie sind entsetzt bei der Erwähnung einer so großen Summe. Aus lauter Angst wagen sie es nicht, sich so lange mit der Idee zu beschäftigen, bis sie sich mit ihr vertraut gemacht haben. Wenn sie nun in diese geistige Tätigkeit investieren würden und sich anstatt aus lebenslanger Gewohnheit sofort dieser Angst nachzugeben, die nötige Zeit nehmen würden, um den Gedanken in ihrem Geist zuzulassen, anstatt ihn zu verdrängen. Im Laufe der Tage würden sie auf Ideen kommen, wie sie die zusätzlichen Ausgaben bestreiten und so in derselben Zeit, die sie für die kleine Summe brauchten, eine größere Geldsumme erhalten könnten. Sagen Sie zum Beispiel zu der Frau, die den ganzen Tag Wäsche wäscht und noch nie etwas anderes gemacht hat: »Madam, warum machen Sie nicht eine Wäscherei auf? Damit können Sie viel mehr Geld verdienen.« »Eine Wäscherei eröffnen. Woher soll das Geld dafür kommen?« ist ihre Antwort. In diesem Fall gerät die Frau, anstatt ihre Idee zu akzeptieren, sofort in Panik angesichts der scheinbar immensen Summe, die dafür erforderlich ist. Und in der gleichen Art von irrationalem, unüberlegtem und panischem Denken stellen sie sich gleich gegen ihre Antwort. Sie wagen nur daran zu denken, für einen Tageslohn zu arbeiten, wie diejenigen, die sie einstellen, es nennen. Und Tausende von Menschen wagen aus diesem Grund nicht daran zu denken oder empfinden es als unangenehm, sich in ein breiteres, verantwortungsvolleres und einträglicheres Geschäftsfeld zu begeben. Denn sie werfen sofort alle möglichen Schwierigkeiten in einen Topf und blicken aus reiner Gewohnheit nur auf diese schreckliche, imaginäre Gruppe. Aber die entschlossenste Frau, die ihren Vorschlag hört, überlegt eine Weile. Sie fragt sich: »Warum soll ich nicht eine Wäscherei gründen? Andere Leute haben es getan und waren erfolgreich.« Leben Sie in der Idee, sprechen Sie mit anderen darüber und lernen Sie, wie Sie angefangen haben. Je länger sie in dieser Denkweise verharrt, desto deutlicher sieht sie die Mittel und Wege, mit denen andere Menschen begonnen haben. Schließlich wächst die Idee so sehr in ihr, dass sie einen Schritt in diese Richtung macht und dann noch einen und noch einen. Und so driftet sie allmählich in Richtung des Geschäfts. Ein Mensch ist kühl und gelassen im Angesicht einer großen Gefahr, weil er die Kraft hat, sich auf das zu konzentrieren, was er in diesem Augenblick tun muss. Der Feigling hat diese Fähigkeit nicht und sieht in seinem Geist nicht nur die Quelle der Gefahr, sondern auch eine ganze Reihe möglicher Folgen, die ihm nicht widerfahren können. In der Schlacht kann ein Mann in einem lebhaften und keineswegs angenehmen Gemütszustand seiner Pflicht nachgehen, während er um sich herum geschlagene und zerfleischte Männer sieht. Aber die Kraft oder der Gedanke, die er zur Erfüllung seiner Pflicht aufbringen kann, ist größer als die, die aus dem Begreifen all des Gemetzels um ihn herum entsteht. Und so befiehlt er und hält seinen Körper an seinem jeweiligen Posten. Der Mann, der rennt oder der rennen würde, wenn er die Möglichkeit dazu hätte, kann seinen Geist nur auf die schrecklichen Möglichkeiten des Augenblicks richten. Bei der sogenannten unbedeutenden Handlung, dem Einfädeln einer Nadel mit einer Nadel oder dem Öffnen einer Tür, bin ich der Meinung, dass man nicht seine ganze Kraft oder seinen ganzen Gedanken in die Handlung stecken sollte, sondern nur so viel, dass man sie gut ausführen kann, während der Rest in Reserve gehalten wird. Im Grunde ist es dasselbe, wie wenn man ein Gewicht hebt. Man versucht nicht mehr Kraft aufzubringen, ein Pfund heben als 50 Pfund heben. Allerdings wenden Sie beim Einfädeln einer Nadel viel mehr Kraft auf, wenn Ihr Geist mit etwas anderem beschäftigt ist, weil Sie dann versuchen, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Denken Sie daran, dass alles, was Sie mit dem Geist tun, der gleichen Kraft entspricht, die Sie mit dem Körper aufwenden, so dass Sie, wenn Sie morgens im Bett liegen, ängstlich an das Frühstück denken, das vorbereitet werden muss, oder an die Zimmer, die gefegt werden müssen. Was den Kraftaufwand anbelangt, so werden Sie diese Handlungen in diesem Moment ausführen, während Sie auf dem Rücken liegen und genügend Kraft aufwenden, um jede Handlung auszuführen. Diese Fähigkeit wird allmählich in Ihnen wachsen, wenn Sie sich mit dieser Vorstellung vertraut machen und Ihr Verlangen und Ihren Anspruch darauf aufbauen. Du kultivierst und steigerst ständig den wünschenswerten Geisteszustand, der in der Alltagssprache als dein Genie bezeichnet wird. Das bedeutet mit anderen Worten, dass Sie, egal was Sie tun, Ihre geistigen Augen immer in alle Richtungen offen haben. Auch wenn Sie äußerlich den Anschein erwecken, aufmerksam und mit einer Handlung beschäftigt zu sein, ist Ihr Verstand oder Geist wie ein wachsamer Wächter ständig auf der Hut, um Sie im Bruchteil eines Augenblicks über alles, was um Sie herum vor sich geht, zu informieren und Ihnen auch beizubringen, wie Sie mit jedem Ereignis umgehen sollen. Dies ist die Eigenschaft von Mut, Taktgefühl und Orientierung. Denn es war diese elektrische Wachsamkeit und Geistesgegenwart, die einem amerikanischen Offizier während der Revolution, der sich in den Wirren der Schlacht plötzlich einem britischen Regiment gegenübersah, den entscheidenden Impuls gab. Nachdenklich stellte er die Frage: Was sind das für Truppen? Die Scott Royals, war die Antwort. Dieser Mann hatte einen geschulten Verstand, um sich selbst Zeit zum Nachdenken zu geben, wenn sich eine Gelegenheit ergab. Mrs. Farren, die berühmte englische Schauspielerin, entdeckte, als sie für ihre Rolle ein Taschentuch säumen musste, dass der Requisiteur vergessen hatte, Nadel und Faden auf das Taschentuch zu legen. Ohne einen Moment zu zögern, setzte sie sich hin und ahmte die Bewegungen und das Nähen einer Dame so natürlich nach, dass die meisten ihrer Zuschauer das Versäumnis nicht bemerkten. Diese Handlung implizierte Gelassenheit, Kühle, Überlegung, Geistesgegenwart und Mut. In einem Zustand, der dem einer normal eiligen und nervösen Frau ähnelte, hätte sie es nicht tun können. Und ich glaube, dass Mrs. Farren, wenn sie eine Nadel einfädeln wollte, dies sehr viel überlegter tat als ein Mann oder eine Frau, die gewöhnlich eilig und nervös lebt. Kultiviere in allen Dingen bewusstes Handeln und Bewegen, und du wirst die solide Grundlage für Mut legen, sei es moralisch oder physisch. Aber überlegtes Handeln bedeutet nicht immer Langsamkeit. So wie der Gedanke sich mit elektrischer Schnelligkeit bewegt, so kann er auch den Körper bewegen, wenn die Gelegenheit es erfordert. Aber der Gedanke muss im Geist klar geplant, gesehen und umrissen werden, bevor er im Körper wirken kann. So wird er gesehen oder geplant, und so wirkt der Einsatz der Muskeln beim schnellen Stoß und der Parade des geübten Fechters und ähnlich beim professionellen Tänzer. In der Tat, so funktioniert es in allen höheren Beziehungen, ob bei einem Maler, Musiker oder anderen Künstler. In vielen Fällen handelt es sich jedoch nur um eine teilweise Kontrolle des Geistes außerhalb der Kunst. Der Künstler hat vielleicht wenig geistige Kontrolle oder Befreiung und ist infolgedessen nervös, leicht zu stören, launisch und ängstlich. Der Geist ist unsere Garnison, die an allen Punkten bewaffnet und diszipliniert sein muss, um jedem Notfall gewachsen zu sein. Es ist die Ausbildung oder Selbsterziehung von vollständigen Männern und Frauen, deren Geist nicht nur in einer Richtung kultiviert und in allen anderen vernachlässigt wird. Es ist viel besser, am Ende symmetrisch zu wachsen und in dem Maße fertig zu werden, in dem wir überall gewachsen sind, als alle unsere Kräfte in einem einzigen Talent oder einer einzigen Fähigkeit zu konzentrieren und das zu werden, was die Welt ein Genie nennt. Die innere Geschichte des Genies ist oft sehr traurig und zeigt, wie wenig Glück es seinem Besitzer gebracht hat. Dutzende und Hunderte von kleinen Handlungen des täglichen Lebens, wie das Aufheben von Gegenständen, die auf den Boden gefallen sind, das Öffnen und Schließen von Schubladen, das Ablegen oder Erreichen von Gegenständen auf dem Badezimmertisch und die Beachtung von kleinen Details der Kleidung, werden unbewusst unter dem Einfluss dieses eiligen Zustandes des Geistes getan. Vor allem, wenn ein wichtigeres Objekt unsere Aufmerksamkeit erregt, fahren wir bei diesen Dingen unvorsichtig, schwächen unseren Körper und werden müde. Und schließlich werden wir durch diese Gewohnheit des Geistes leicht ängstlich, denn Angst und Feigheit treten häufiger auf, wenn der Körper schwach ist. Diese Gewohnheit kann nicht in einem Tag oder einem Jahr geändert werden, wenn sie ein ganzes Leben über lange Zeit durchdrungen hat. Auch die aus dieser Gewohnheit resultierenden geistigen oder körperlichen Krankheiten können nicht sofort geheilt werden. Es kann nur eine allmähliche Abkehr von ihnen geben. Wenn Sie beim Hören dieser Worte die Überzeugung verspüren, dass da etwas dran ist, und auch die Überzeugung, dass ein Teil davon auf Ihren eigenen Fall passt, dann hat Ihre Heilung begonnen. Wahre Überzeugung, die von innen kommt, verlässt uns nie und hört nicht auf zu wirken, um uns vom falschen Weg abzubringen und auf den richtigen zu führen. Sie mag begraben und vergessen sein, und unsere falschen Gewohnheiten mögen stärker denn je erscheinen. Dem ist nicht so. Aber wenn die Überzeugungen Wurzeln schlagen, sehen wir unsere Fehler klarer und vergessen, dass wir vorher blind für sie waren und sie gar nicht gesehen haben. Wenn dieses Buch in Ihnen die Überzeugung hervorruft, einen lange verwurzelten Irrtum zu erkennen, dann bin nicht ich es, der Sie überzeugt. Ich lege nur eine Wahrheit, die dich ergreift, und das Seil der Wahrheit in deinem Wesen spürt sie. Wenn ich die Fackel an die Gasdüse ansetze und sie anzünde, folgt daraus nicht, dass ich entweder das Feuer oder das Gas mache. Ich bin nur ein Mittel oder Agent, um das Gas zu entzünden. Kein Mensch erschafft oder erfindet eine Wahrheit. Die Wahrheit ist so allgemein und weit verbreitet und gehört zu jedem Einzelnen wie die Luft, die wir atmen. Und es gibt genug Vergnügen, ein Fackelträger zu sein, ohne von seinem Schöpfer Macht zu beanspruchen. Und vor allem müssen wir mehr und mehr Mut von der höchsten Macht fordern.